Du bist live on air. Live on air. So, einen wunderschönen guten Abend. Wir kommen wieder zur nächsten Folge. Jetzt muss ich hier noch ein paar Mal rumklicken und gucken, dass keiner in den Kommentaren... Ah, du hast du beide Kommentare, Marco? Bei mir sieht es genauso aus wie bei dir. Ich sehe nämlich keine Kommentare bei 1000 Mikes. Und einen schönen guten Abend. Das ist gut. Müssen wir noch mal ein bisschen im Auge behalten, falls da doch einer auftaucht, dass wir dazu schreiben, dass er rüberkommt zum IRC-Chat. Der wäre dann völlig alleine dort. Das sieht jetzt auch ganz gut aus. Im IRC-Chat sind schon eine ganze Menge. Die vergnügen sich schon länger da. Oh, Ton. Siehst du, also Ton kommt scheinbar an. Dann können wir anfangen, ne? Bevor wir dich vorstellen, müssen wir ja immer unseren Vorlauf machen hier, unsere Kommentare und so. Das können wir mal ziemlich kurz fassen. Also ich brauche immer noch dumme Loks. Nee, dumme wollte ich extra nicht sagen. Ich habe vergessen zu streichen. Kuriose oder skurrile Loks. Wir wollen ja nochmal irgendwann eine Loklese machen der besonderen Art. Also alles, was so aus dem Rahmen fällt. Also nicht besonders schöne, das machen schon andere, sondern eher besonders hässliche. Wobei TFTC solche natürlich nicht. Also muss schon irgendwie ein bisschen entweder doof oder ausgefallen oder ich, was weiß ich sein. So, was haben wir noch? Du hast einen Earth Cache gemacht, um das Souvenir zu kriegen. Nee, habe ich eben nicht. Hast du das gemacht? Ja, dann sagen wir doch. Hallo. Wir sagen Hallo Tracer, weil er hebt hier schon den Finger, brav. Hallo. Echt wegen dem Souvenir oder warst du sowieso zufällig? Ja, ich war irgendwie total wie die Hälfte der Geocacher auch an diesem Tag losgerannt und gedacht, Earthcache Day, du holst dir das Souvenir. Es gab keins, ne? Pustekuchen. Das habe ich auch gehört. Und die Beschwerden waren ja auch ganz gut dann auf der Website. Ja, Earthcache Day, gibt kein Souvenir, wo ist das Souvenir? Ich hatte auch Reiko. Ich fand das so witzig. Ich hatte vorher mal eine Umfrage ja gemacht, war das ja auch gesehen. Hm? Und die Hälfte hat ja gesagt, nö, und die andere Hälfte ja. Und ich habe es jetzt mir nicht angetan, mal nachträglich zu gucken, ob die nö gesagt haben, die es doch reingemacht haben. Ich habe extra gesagt, ohne Begründung, weil mein Gott, wer dieses Souvenir haben will, warum denn nicht? Ich finde das sowieso langsam albern, da sind die Leute Souvenir geil. Ja, sollen sie doch sein. Mein Gott, du sollst abwaschen kommen, sehe ich gerade. Wer? Ach so, du. Ich habe schon, Mutter, ich habe abgewaschen. So, was haben wir noch? Wasserdichte Filmdosen gibt's. Stimmt, habe ich hier den Link nicht, du hattest die gefunden. Der ist da in den Kommentaren mit drin. In den Kommentaren? Hm? In den Kommentaren? Das, was du jetzt ausgedruckt hast, da funktioniert der Link. Ja, ne, wenn man auf Google auf dem Ausdruckpapier geht das ganz schlecht. Also das werden wir dann, wenn wir das in die Shownotes übernehmen wollen, müssten wir Turbo Interceptor erstmal sagen, wie das wäre. Kannst du den mal rauskopieren und den da ins IRC-Chatten da reinkopieren, damit die das mal in die Shownotes, also damit Turbo Interceptor der... Ja, dann wissen das ja gleich alle, die da im IRC rumschwirren. Dann wird das jetzt schön bunt. Jo, ja, mach doch nichts. Aber das ist experimentell, also, machen wir. Genau. Da sind noch höchstens 25, wie viele sind dran? 30? Ja. Und bei den 1500 Zuhörern? Ja, das wird auch spannend, wenn die sich gegenseitig die angefangenen Kommentare und so weiter wieder weglöschen. Das sieht nur aus wie Google Doc. Das sieht nur aus wie 1500, weil die ganzen Nullen dahinter nicht mehr dargestellt werden. Ja, die wandern jetzt alle rüber zu Google Docs von IRC aus. Und chatten genau, da weiter. Also um das jetzt mal klar zu machen, weil sonst die wissen gar nicht, worüber wir reden und denken, wir haben schon Drogen genommen. Es gibt tatsächlich so wasserdichte Filmdosen und das haben natürlich die Schweizer erfunden und dafür haben wir auch einen Link, den hat Marco uns besorgt und den kopieren wir auch gleich in diesen IRC und dann taucht der bestimmt auch in den Shownotes auf. Was hatten wir noch? Was ich echt cool fand, ich bin tatsächlich mal angemeldet worden, mein Name stand nicht im Logbuch. So, was machst du? Beim 0815 Cache in Harburg, wirklich ein totlangweiliges Ding. Also totlangweilig übertrieben, aber wirklich was so... Erwischt. Nee, er hat dann nämlich gesucht und den doch noch gefunden, hat sich dann auch tausendmal entschuldigt. Also. Ich konnte ihm auch haargenau beschreiben, wo es war. Und also es war wirklich 1-1er Tradi im Harburger Stadtpark. Okay. Also, ja. Aber ansonsten fand ich es auch cool, warum nicht? Soll er fragen, finde ich absolut legitim. Also ich frage mich nur mal, was ist denn, wenn der Name wirklich nicht drin ist? Und irgendeiner hat den rausgenommen oder rausgerissen oder mag dich nicht oder ich, keine Ahnung. Das können wir ja mal testen. Ja. Wir reißen alle immer die letzte Seite raus. Also bei manchen habe ich tatsächlich kurz davor, das zu tun. Und zwar nicht die letzte Seite, sondern wenn die Aufkleber mir entgegenkommen. die wieder nicht vernünftig kleben und dann in der Filmdose an allen Seitenrändern dafür sorgen, dass das Logbuch nur noch in Fetzen rausgeholt werden kann. Aber ich tue es noch nicht. Diese Diskussion hatten wir auf Facebook. Da ging es darum, volles Logbuch. Man legt dann einen extra Zettel rein in die Filmdose, kennst du ja auch, holst alles raus, kommt dir so eine Zettelwurst entgegen. Ja. Und dann habe ich ja geschrieben, ich hau das dann immer weg und leg dann entweder ein neues Logbuch rein oder einen neuen Zettel. Nein, das kannst du ja nicht. Nee, würde ich auch nicht machen. Ja, aber... Wenn das mal ist mein Cash, da bin ich für zuständig, wenn ich die nicht pflege, muss er dicht gemacht werden, Ende. Ja, aber wenn du dich nicht mehr eintragen kannst und bevor dann nochmal drei andere nasse Logbücher da drinnen liegen. Ja, Need Maintenance und dann Need Archiv, fertig. Also dann natürlich erst ich verstehe das Foundloggen schon. Und dann. Ich habe das auch schon gemacht, genau, erstmal Foundloggen. Aber das Problem daran ist, mittlerweile mache ich es tatsächlich nicht mehr, weil das ist nämlich genau, was zu diesen Autobahn-Caches führt, wo du aufmachst und das macht plopp und dir kommen so 30 Logbücher entgegen, weil der nächste noch einen rein. Der Owner ist seit 20 Jahren tot und beerdigt. Ja. Dieser Cache lebt in 40 Jahren immer noch, weil alle diesen Punkt da haben wollen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also, wir gehen auch, lass uns das doch. Okay. Ne, wir fangen jetzt schon an hier. Ich weiß, dass die Leute sich das wünschen, aber übrigens muss ich gerade mal sagen, den Buddy mit I hinten. Im Chat werde ich schon wieder mit Y geschrieben. Und das von unserem Fan hier. Und die IRC-Logs, ob ich die brauche, keine Ahnung. Schick mal zu. Wenn wir am Ende sind, kann man immer mal brauchen. Vielleicht müssen wir noch mal irgendwas nachlesen. Ich gucke mir die Kommentare eigentlich nachträglich immer noch mal ganz gern durch. Wenn mir noch einer erklären kann, warum das Ding nicht scrollt automatisch in meinem Chrome-Browser, das ist ein bisschen nervig. Ich muss immer per Hand nachklicken. Ich glaube, das kann der Hacker. Nur mit deinem Chrome-Browser. Nur noch mal im Firefox, da geht das einfach so. Den habe ich hier gleich drauf, glaube ich. Da guck mal an, Tracer stand in meinem Logbuch, bevor er da war. Ja, jetzt kommt das alles raus hier. Stempelcacher an die Macht. Stempelcacher ist das Einzige, was ich, dann bevorzuge ich fast die Aufkleber. Ich weiß, ich bin da eigen, aber es ist vielleicht alte Schule und das ist vielleicht nicht gut. Na gut. Oh, Traveling Jack ist auch da. So, jetzt aber mal weiter. Das kommen wir ja nicht mal mit dem Vorspann heute durch. Was hatte ich noch? Ich habe immerhin, ne? Wir haben letztes Mal gesagt, unseren ersten Log wollen wir das auf einmal vorlesen. Ich habe meinen rausgesucht. Ich werde ihn jetzt mal verlesen, während du deinen jetzt mal raussuchst, schnell. Also mein erster Log vom 29.12.2004. Hi, mein erster gefundener Cache, in Klammern stolz sei. Oh, was ein Deutsch. Bin zwar statt 1,5 circa 5 Kilometer gelaufen, dabei ist das nur 500 Meter von hier, dafür kenne ich jetzt Glopus, das ist so eine Software für PDA, die kennt vermutlich kein Mensch mehr, schon besser und weiß, dass ich das richtige Ziel einstellen muss. Dank Geocaching werde ich vermutlich noch richtig schlank. Ja, das hat nicht geklappt. Outhase, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Hase war, in Boxhandschuh, Miniatur natürlich. Stimmt, das war so ein kleiner russischer Boxhandschuh, der war damals irgendwie modern. Das war mein erster Log. Jetzt warten wir auf Marco, der sich natürlich nicht ordnungsgemäß vorbereitet hat. Wieso, ich habe das hier doch schon vorgestellt. Auf Empfehlung eines Bekannten habe ich mich heute zum ersten Mal als Geocacher versucht. War ein klasse Start, habe das Cache gleich gefunden. Scheiß Anfänger. Ist mir als Muggel vorher nie aufgefallen. Ja. Das war alles? Ja. Boah, nicht viel mehr als ich. Kein Danke? Nee, TFTC kannte ich da noch nicht. Okay. War ja Anfänger. Ja, stimmt. Kann man gelten lassen. So, jetzt haben wir unseren Vorspann eigentlich durch. Ich muss nochmal, ich sag jetzt mal nicht die Namen, weil wir hier nicht so eine Grußsendung oder Grußonkelsendung machen wollen. Oh, jetzt haben wir schon mehr im Chat, als ich auf eine Seite sehen kann. Das ist ja cool. Ich muss immer, wie ich dieses scrollen. Scrollt das bei dir? Ja. Scheiße. Firefox. Meiner scrollt nicht. Dann muss ich auf Firefox nächstes Mal umsteigen. Kriegen wir auch noch hin. Ich wollte mich nochmal bedanken für, ich habe ja genug gebettelt und es ist reichlich Essenware gekommen und jetzt bringt uns sogar noch Gast was zu essen mit. Süße, was ist das, Haloren? Halorenkugeln. Das ist aus Ossiland, das wird bestimmt wieder anders. Haloren ausgesprochen. Ich komme ja aus Leipzig, gerade jetzt hier zum Podcast, dann dürfte ich ja die längste Anreise gehabt haben. Und dachte, bringst du dir mal was mit, aber irgendwie kommen die dann doch aus Halle. Die sehen aber lecker aus. Also Sahne, Kakao und Kakao. 60 Jahre Original Halorenkugeln. Ich hoffe, die sind nicht 60 Jahre alt. Ach nee. Mindesthaltbar bis 2013. Ja, das ist noch ein bisschen. Ja, die werden, aber die können wir nicht beim Podcast essen. Schokolade beim Podcasten ist das Schlimmste, was man machen kann. Da klebt nämlich die Schnauze zusammen. Deswegen essen wir Chips. Deswegen essen wir Chips, weil das kaum knirscht. Die essen wir jetzt aus Dank für unseren Spender. Hast du noch mal die Tüte? Ist deine schon alle? Ja, aber ich wollte einmal vorlesen. Also ich habe noch genug. Nee, ist das, nee, das war eine andere, die wir aufgemacht haben. Wir haben zwei bekommen. Wir haben ganz viel bekommen. Also die Leute sind doch echt irre. Ich denke immer so, ein Tütchen reicht. Fünf ist auch okay. So, wie heißen die denn? Kettle Chips, Honey Barbecue, Traditional Hand-Cooked Potato Chips. Handgekocht, ja, wer es glaubt. Ja. Marco war, glaube ich, deutlich zu hören. Also wenn es jetzt ein bisschen mal knirscht, müsst ihr heute mit leben. Wir müssen ja prüfen, ob die schmecken. Die kommen von meiner komischen Wunschliste. 499 Kalorien. Pro Stück. Nee, pro 100 Gramm, glaube ich. Trotzdem lecker. Das sind 150 Gramm. Ah, die können wir essen zu viert, das geht schon okay. So, jetzt haben wir unsere Leute genug verwirrt. Der Tracer, der hat übrigens mit drei virtuellen Caches angefangen. Ja. Echt? Wann? Am 26.04.2008. Mit dem Betoncache hat er losgelegt. Betoncache? Der sagt mir irgendwie was. Den habe ich nicht, aber weit draußen und vor Windows waren die nächsten beiden. Die habe ich sogar auch gemacht. Was ist mit Betoncache für einer? War das in Hamburg irgendwo so ein Ding, so ein Betonding? So ein nee, in Nordrhein-Westfalen. Nee, den sagt mir nichts. Ich glaube, die gab es gar nicht. Die musstest du, ich glaube, errechnen. Bis ich geschnallt hatte, bis ich dann mal diesen Tweet gefunden habe im Forum. Virtuelle Geocaches bitte nicht vom Sofa auslocken. Oh ja, da habe ich auch noch ein paar vorher von gemacht. Und ich habe tatsächlich danach auch aufgehört nach dem Set. Weil ich auch dachte, das ist doch eigentlich auch scheiße. Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Muss mal gucken, ob unsere Lautstärken hier stimmen. Nee, ich glaube, der Betoncache, war das nicht sowas, wo du dir die Koordinaten errechnen musstest? Und dann ist das... Na, ich weiß es nicht. Nee, du fängst aber schon an, zur Seite zu reden. Das ist nicht gut. Okay, ich darf nicht zur Seite reden. Ja, das muss man ja am Anfang ein bisschen üben. Marco, ich gucke dich nicht mehr an. Doch, darfst du aber nicht gleichzeitig reden oder du musst das Mikrofon mitnehmen. Ich finde sowieso, auf deiner Liste fehlt jetzt, also Knapperzeug ist ja genügend da. Ja. Getränke müssen da jetzt drauf. Ja. Nee, ich sehe sie hier schon, aber auf deiner Liste müssen die drauf. Ja, das stimmt. Das wäre noch. Ich weiß gar nicht, ob Amazon, doch, die liefern auch, glaube ich, irgendwas. Ein Kasten Bier und der Versand kostet irgendwie mehr als der Kasten oder so ähnlich, hatte ich mal irgendwo gehört. Irgendwas Hochprozentiges. Also kann ich dir da anbieten. Wir hätten sonst noch Wein da unten stehen. Und mehr haben wir auch nicht. Das ist so ein Zwei-Personen-Haushalt ohne Kinder. Doch, wir haben hier noch so ein Limettendrink live aus der Stratosphäre. Ach, du meinst hier diesen nee. Beschleuniger. Aber das können wir natürlich auch mal machen. Uns alle so während des Podcastes mit Wein betrinken. Guck mal, cool finde ich jetzt schon, wenn ich im Chat lese, Getränke stehen hinten links laut Twitter-Foto. da hat mal einer echt aufgepasst. Muss ich eher lassen, viel weit. Das hast du sehr gut gesehen. Und leider stimmt jetzt, die haben nicht zu knabbern und wir fressen denen jetzt was vor ihr. Aber ich muss das jetzt, die schmecken echt gut, also das gefällt mir. Nicht so wie ungarische, die man so in Tonnen isst, sondern die man eher so einzeln knabbert hier. Mhm. Okay, aber jetzt, wir schweifen ja jetzt in die völlige Leere. Wo ist mein Zettel eigentlich? Da. Haben wir noch was als Vorspann? Nö, sind wir eigentlich. Den Chat probieren wir heute zum zweiten Mal. Da freuen wir uns immer noch über jeden Kommentar, weil mir immer noch nicht klar ist, ob das wirklich für alle geeignet ist. Wir müssen mal realistisch sehen, wir benutzen diesen IRC-Chat ja, wie gesagt, wegen der, wie soll ich das jetzt wieder, dann heißt das wieder, ich mache Apple-Bashing, aber sorry, das ist, weil Apple nicht in der Lage ist, Flash abzuspielen, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir diesen IRC-Chat benutzen. Und wenn er funktioniert, würden wir ihn ja auch weiter nutzen, auch wenn es nicht so aus einem Guss ist, aber ob wir nur ewig bei 1000 Mikes bleiben, weiß ich ja auch vorher nicht. Also von daher... immer mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Chat haltet. Vor allen Dingen die es extrem stört oder die es extrem gut finden. Der Gast ist noch da, ja? Der trinkt gerade leer. Ich wollte gerade sagen, ich höre jetzt auch auf zu reden. Und ich scroll mir gerade die Fingerwund nach dem ersten Log-Eintrag von Tracer. Steht natürlich schön weit unten bei dem Betoncache, der ja auch nicht so oft gelockt wurde. Ja, die waren natürlich alle vor Ort, die hier gelockt haben, klar. Ja, nein, ich habe sie auch so gelockt. Dann fange ich mal an. Ja, habe ich eine ganze Menge. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, die rauszunehmen. Ich würde das sogar machen. Aber dann kommen ja meine 1000, 2000 so durcheinander. Das finde ich auch doof. Ja, du kannst ja natürlich eine eigene Dose legen und die dann nochmal 1000 Mal locken. Ja, das habe ich ja sowieso. Das mache ich ja mit OC-Onlys. Dafür schlagen sie mich ja, dafür habe ich schon 3 Shitstorms überstanden. Ja, aber dann passt deine Milestones. Darum geht's dir doch. Ach so, wieder. Ja, aber dann stimmt, die Zahl ist ja dann zu hoch. Ach naja, also so wichtig ist das auch alles nicht. Ich lasse die da jetzt drin. Ich habe die ja auch gemacht. Ich bin nicht vor Ort gewesen, aber ich weiß nicht, lass das 10 Stück gewesen sein. Hast du mir nicht geschrieben, wenn der Zähler springt sowieso irgendwann wieder auf Null? Insofern ist doch egal. Genau, bei 1 Million Pfund springt er wieder auf Null. Das ist mir jetzt schon 2-mal passiert, deswegen weiß ich, also das ist nicht so tragisch. Fangen wir mal an, hier ernst zu werden, sonst hört uns bald gar keiner mehr zu. Wo kommt denn dein Name eigentlich her? Wie kommt man auf Tracer? Ich habe in meiner Jugendzeit so semi-professionell Counter-Strike gespielt und da brauchte man einen Nickname für den Public-Server und da hatte ich mich anhand einer Paintball-Pistole orientiert. Und den habe ich einfach die ganze Zeit weiter behalten. Es war ganz interessant, als ich dann zum ersten Mal bei Geocachen, als ich dann so auf so einem Event war, wer bist denn du? Bist du der TR Racer oder bist du der Tracer? Also ich wusste gar nicht, dass ein Doppel-R so... Ach ja, wie wird denn das überhaupt? Ich spreche es auch mal Tracer. Ist völlig richtig. Ja, also... Ja, also das war so der Hintergrund dieses Nicknames. Ja, stimmt, es irritiert ein bisschen, der Name sich auch so, ja. Heutzutage würde ich natürlich sagen, Johnny Cash, das finde ich total geil, Johnny Cash. Gibt es doch bestimmt, guck mal nach. Den gibt es, natürlich gibt es den. Wollte ich gerade sagen, den gibt es doch bestimmt schon, ja. Ja. Obwohl Tracer auch was rausgefallen ist. Und nicht nur, ich habe mich schon über das D ein bisschen geärgert damals, aber Buddy war klar, ist natürlich in Amerika sofort vergeben, weil sie es als Freundesbezeichnung benutzen, den Namen. Deswegen blieb mir nichts anderes übrig, als mir irgendwann einfallen zu lassen. Ich habe gesagt, na gut, mach's D für Deutschland. Ja. Es gibt natürlich auch, ich dachte immer, du heißt die Buddy. Nee, ja. Weißt du, das habe ich erst beim letzten Podcast alle, ja, erfahren. Sag das nicht so laut, das schmerzt ihn genauso wie wasserdichte Filmdosen. Ja, also die Buddy tut mir echt, da kriege ich schon manchmal Schmerzen von, das stimmt. Was guckt ihr beide da? Ich muss das mal beschreiben hier. Marco hält jetzt sein dezentes, kleines 17-Zoll-Notebook in den Raum. Mein erster Log. Unglaublich, fast am Verzweifeln, dann den Text nochmal gelesen und festgestellt, dass das Datumsformat sollte Tag, Monat, Jahr sein. Ja, wieso? Muss man das da haben? Okay, hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt kann ich auch den Künstler, vielleicht besuche ich den Ort ja mal. Viele Grüße. Tracer. Amen. Ja, und ich dachte, da steht jetzt Send by Mobile Device. Ein Killerspieler, ja, ist er. Ja, genau. Bin auch total aggressiv und wenn das heute nicht so läuft, gehe ich irgendwo in die Fußballgängerzone und baller um mich. Er ist ja auch im Käfig. Die Tonqualität ist heute erheblich besser. Wieso war die sonst schlecht? Weil sowas muss ich immer mal, wenn ich sowas im Chat lese, muss ich mal immer schnell nachfragen, weil das irritiert mich immer ein bisschen. Vielleicht liegt es auch an meiner sexy Stimme. Das mag sein. Also ich gucke nur gerade mal zufällig rüber. Also es sind ganz wenige im 1000-Mic-Chat und auch die wissen ja jetzt, IRC ist heute angesagt. Da bin ich immer mal, da könnte ich auch mal einen Kommentar drüber vertragen, wieso die Leute eigentlich das gar nicht finden. Ich schreibe das doch immer überall. Oh, Pixel hat uns wieder verlassen. Weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich schreibe ich es immer in jedem. Wo guckst du nach, wenn es eine neue Folge gibt? Auf deiner Seite. Auf, ja. nicht auf Facebook, sondern auf der Podcast. Podcast, genau. So. Ja. Ja, über den RSS dachte ich immer, wo machen die meisten das? Aber scheinbar, weil da schreibe ich das immer rein, wann es ist und über welchen Chat und alles. Aber manche kommen immer noch und wissen das gar nicht. Bin ich mal ganz erstaunt, wo die dann überhaupt mitkriegen, dass hier was los ist. Ja, stimmt, das hatte ich ja auch, ne? Feuerwalze will ein Kind von dir. Feuerwalze hat doch schon ein Kind von mir, so wie das aussah beim letzten Mal, oder? Nee, muss ich mal sehen. Müsst ihr mal. Das ist der Shit. Also, wenn manche echt. Das würde mich mal interessieren, wo ihr eigentlich mitkriegt, wann es eine neue Folge gibt. Wir pflegen das ja eigentlich schon überall. Aber heute sind wir irgendwie ein bisschen zerfasert, Marco. Hier, du musst mich mal ein bisschen unterstützen, der surft nur noch. Nächstes Mal ziehe ich ihm sein Notebook wieder ab da. Ich mache hier gerade die Shownotes. Ach, das macht ja schon Toho Interceptor. Aber bis jetzt tut sich da noch nichts. Die kriege ich am Ende. 5 Betrachter? Nee, die kriege ich am Ende. Ach, die schreibt er irgendwo anders. Ja, also weiß ich nicht, schätze ich mal. Ich keine Ahnung, wie er das macht. Okay, wir machen aber mal weiter. Das ist wirklich ein bisschen wir heute. Oh, mach mal eben, ich kriege... Jetzt muss ich ja wieder aufs analoge Medium umstellen. Der Fragebogen. Oh, wie bist du zu dem Hobby gekommen und lass dir 5 Minuten Zeit? Also das war so im Jahre. Nee, das war ganz, eigentlich war es ganz interessant. Ich hatte einen Kumpel in Amerika, der hat es schon betrieben. Und da war ich mal mit und dachte, na, das ist jetzt nicht so toll. Und dann irgendwann 2008 war in einer Steuerspar-Zeitschrift ein Interview mit Hoecker. Mm. Wie immer. Und ich wollte gerade sagen, der hat alle zum Cashen gebracht. Ja, und das fand ich dann genial. Er hat ja so von seinen Lost Places und was er alles gefunden hat, geschwärmt. Da habe ich gesagt, das ist ja, ist doch mal was. Also Google Maps angeworfen, geguckt. Ja, und dann relativ schnell ein GPS-Gerät gekauft, weil es doch nicht funktionierte. Ich muss mal eben eins erwähnen, weil der Chat gerade fragt, über den IRC kriegst du gar keinen Ton, falls die Frage ernst gemeint ist. Ich lese auch gerade, und die Shownotes kommen über Evernote, das ist sehr schön. Ich sehe gerade Feuerwälze, das hängt noch im Bauch und will nicht raus. Dann musst du pressen. Okay, was haben wir noch? Wie lange bist du dabei? 2008, wann war das? Hast du schon rausgesucht? April, ne? April? Also, ja. Offiziell mache ich ja immer einen Account bis 1 Million Founds, dann lösche ich den und also fange wieder neu an. Lösche den Account so alle Logs. Und alle Caches. Ach, und von deinen eigenen dann auch die Logs der anderen. Ne? Natürlich. Das hat doch mal einer aus Berlin gemacht, der hat sich doch damals da viel Freunde mitgemacht. Ich kann mich entsinnen, das war irgendwie 2006 oder so. Der wollte aufhören und dachte sich, ach, sind ja meine Caches, lösche ich mal alle Logs. Das kommt häufiger vor. Das war auch irgendwann mal in so einem Field of Fame oder wie auch immer man das nennt. Mhm. Erst die Diskussion darüber, so viele Caches beieinander ist überhaupt nicht toll. Mhm. Dann hat er es zugemacht. Dann hat er alle Found-Logs gelöscht. Und dann hat einer eine Dose gelegt und wieder... Ich dachte, dann ist er tot. Er war tot im Netz. Und dann hat einer wieder eine Dose dahingelegt und sich dann auch, ich weiß nicht, 100 Mal gelockt, um wieder diese Founds zu... Also das Hobby ist lustig. Es hat echt absurde Auswüchse manchmal. Das stimmt. Was durfte ich letztens lesen? Das war auch so ein Log-Lese hier, was ihr da so wollt. Cash gesehen, schön, leider nicht rangekommen, danke dafür, weil T5 war. Davon habe ich schon 4 oder 5. Genial. Das sind die ich tatsächlich schon habe. Also es gibt noch extremere, aber das die sind gar nicht mal selten, erstaunlicherweise. Ja. Was haben wir da drin stehen jetzt? 35 Logs mittlerweile so, ne? Ich frage mich, ob solche Logs dann ernst gemeint sind, also einfach nicht drüber nachgedacht, so, ich logge das mal einfach so und ist erledigt, ich war ja da. Oder ob das wirklich schon so ein bisschen gehässig sein soll, so von wegen, naja, wenn du ihn so hochhängst, dass er nicht rankommt, dann logge ich den halt so. Päh. Also das kann man oftmals nicht so richtig rauslesen. Ich glaube, wir haben ein Riesenproblem mit Leuten, die die Regeln nicht kennen, die Guidelines nicht kennen, die nicht richtig gefunden haben. Das glaube ich auch. Die sich das draufladen. Ja, vor allen Dingen, wenn die 200 Founds haben. Dann bringt denen das bescheißen. Also dann, wenn jetzt einer da in einer Woche 5000 Dinger lockt, dann weiß ich, der will bescheißen. Mhm. Aber wenn da einer 200 Stück gelockt hat und dann so ein Lock raushaut, dann weiß ich eigentlich, das ist echt unbedarft. Das ist nicht böswillig oder irgendwas. Oder der will Founds damit holen. Ich glaube, dem geht es so, wie es mir auch manchmal geht. Ich mache manchen Cash, das mache ich jetzt auch schon mittlerweile nicht mehr. Ich will ihn einfach weghaben von der Karte. So, dann gehe ich da halt dreimal hin, bis ich den weg habe, auch wenn der scheiße ist, der Cache. Ich mache ihn trotzdem. Das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, weil es eh nicht mehr geht. Aber früher habe ich das so gemacht. Und ich dachte, du nimmst ihn einfach mit. Nee, also wenn ich rein irgendwelche Ausdünstungen hinterlasse, gibt es ja auch, habe ich gelesen. Aber ich glaube, Cache kaputt machen ist was, was ich, also ich war schon oft sauer und alles, aber Cache kaputt machen ist was, was nicht geht. Also das ist für mich völliger, also ich kann gehässig sein, ich könnte mir vorstellen, sogar den mal vielleicht ungetan liegen. Nee, selbst das nicht. Nee. Also wenn mir ein Cache nicht gefällt, oder die Location ist dann meistens, also ich war mal in Berlin, das war eine Location, also weiß ich nicht, wenn du so eine Sperrmülltonne da aufmachst und da einmal drin rumwühlst, so sah das da aus. Da habe ich bislang immer eine Note geschrieben und gesagt, ist nicht so toll und bla bla bla, oder den mal angeschrieben. Kamen tolle Kommentare zurück, da mache ich noch nicht, was ist überhaupt hier? Einer hat dann tatsächlich mal, was habe ich denn geschrieben? Habe ich in der Not geschrieben, da soll ich mal Gedanken machen. Da war ich auch unterwegs. Ja. Wie so dieser Cache auf Leute wirkt, die nicht aus der Gegend kommen. Ja. Die kommen da hin, wollen Cache machen und das sah einfach grauenhaft aus, sah voller Müll aus. Und der hat ihn dann tatsächlich zugemacht, hat gesagt, ja, es ist ihm auch schon aufgefallen, er trägt sich schon lange mit dem Gedanken und mache ich zu. Das war der Einzige. der mal eher positiv, sage ich mal, reagiert hat. Bei 1 von 10 klappt das so, ja. Ja, seitdem mache ich da gar nichts mehr. Also wenn mir die Location nicht gefällt oder ich diesen Cache nicht finde oder ich sage, da suche ich nicht mehr, dann bin ich gar nicht also da gewesen. Was, ich wieder. Was du sagst mit den Notes, das habe ich jetzt auch mal angefangen. Das funktioniert tatsächlich. Auch hier in der Gegend einen habe ich mal reingeschrieben, Mensch, obwohl bei dem hat es gerade mal nicht funktioniert, aber hat sich wesentlich aufgeregt, wo ich einfach geschrieben habe, jetzt geh doch mal hin, ohne Hint, im Wald und da hast du 5 Quadratkilometer Wald und du legst das vor so ein kleines Hexenhäuschen, so ein Wochenendhaus. Wo ist der Fehler, so nach dem Motto. Und komischerweise, wenn du so anfängst, schreiben die anderen, ja, das ist ja ganz oft, dass die nächsten Notes dann auch in die Richtung gehen. Aber alle blieben höflich, das fand ich erstaunlich. Also ich werde mir das auch mal angewöhnen, versuchen, echt höflich zu bleiben und nicht immer gleich so loszupöbeln, weil vielleicht kriegt man auf dem Weg ja auch ein paar bekehrt. Irgendwie sowas. Es ist schwer. Ja. Also ich logge manchmal auch wirklich, muss ich sagen, unter aller Sau, aber wenn es mich so aufregt. Ja. Ja, naja, Logs versuche ich jetzt mittlerweile echt, dann mache ich einen Standard-Log nur. Also es gibt auch wenige. Was mich richtig sauer macht, ist, wo ich jetzt echt geladen war. Ist jetzt mal egal, wer der Owner ist, da muss man ja auch nicht drauf rumreiten. Aber jetzt haben wir hier einen, der legt hier einen Cache, einen Traddy, haut da ein Schloss vor und wenn du den dran machen willst, musst du 1 von 2 TBs vorgefunden haben. Das steht aber nicht im Listing. Das ist im Prinzip ein 1-1er von der Lage her. Da hat er dann 4-4 von gemacht, weil er ja, die musste ja vorher den Schlüssel besorgen. Und das findet er jetzt witzig. Ich fand das echt, wir sind 5 Kilometer durch den Ort gelaufen, weil wir gedacht haben, die machen wir schön am Wochenende und gehen da zu Fuß hin und stehen dann vor so einem Bügelschloss. Ich fand das nicht witzig, ich fand das den allerletzten Scheiß. Und das macht er auch absichtlich, denn ich habe mit einem gesprochen, der schon eine Note geschrieben hatte und den hat er gebeten, das wieder rauszunehmen, weil er möchte ja, dass das eine Überraschung bleibt. Beim Traddy wohlgemerkt. Ist eine tolle Überraschung, ne? Wenn du davor stehst und dann denkst, ich weiß auch nicht. Also, also müssen wir jetzt die Flex in die erweiterte Cache-Grundausstattung mit aufnehmen. Ja, oder? Aber eigentlich ist es ein Mystery, ne? Ich finde es auch, ja. Aber laut Reviewer nicht. Ich habe mal die Reviewer gefragt, was mich echt interessierte. Nein, das ist kein Mystery, weil der Cache vor Ort liegt. Und Groundspeak auch klar sagt, nee, das ist, wie nannte der ein Reviewer das, ich sag mal nicht welcher Reviewer, weil das ist auch egal, der sagte, ja, das sind halt diese Auswüchse, wenn die Regeln an irgendeiner Stelle noch ein Loch lassen. Also der ist tatsächlich von der Reviewer-Sicht aus scheiße, aber okay. Oh, das ist aber auch eine harte Aussage, wenn die Regeln irgendwo noch ein Loch lassen. Ja, ist ja so. Das ist ja die große Diskussion, zu der wir ja noch sicherlich kommen. Ja, klar. Aber das ist so ein Cache, da rege ich mich wirklich auf. Da habe ich auch zugestimmt. Sorry, aber das geht für mich gar nicht. Da werde ich böswillig verarscht. Und den Humor habe ich dann auch nicht, wenn ich 5 Kilometer gelaufen bin für einen Cache. Und ich suche mir ja den Traddy raus, weil ich den eben Sonntag mit Heike da hinlaufen und gemütlichen Cache machen will und nicht vor so einem beschissenen Schloss stehen will. Ich hätte das Ding schon aufgekriegt, wenn ich gewollt hätte. Aber weiß ich nicht. Also finde ich sehr seltsam. Ich glaube, das geht so in Richtung, da will sich wieder einer einen Namen machen und versucht jetzt so völlig skurrile Caches zu legen, weil er meint, dann ich kenne den Cache, ich kann. Nee, ist nicht sein, die letzten von ihm sind alle, der vorher, schade, er hat echt schöne Caches gelegt, aber die letzten von ihm sind alle so ein bisschen zumindest eigenwillig. Nicht schlecht, aber alle so ein bisschen, wo du echt abgespaced. Kennst du Flakul hier? Ja. Der ist ja hier relativ bekannt und ja, seine Caches ja auch und seine Gedankengänge, wenn man die dann so nennen mag, ja. Scheint jetzt Nachwuchs zu geben. Okay. Mehr will ich da auch nicht zu sagen, sonst weiß man nachher, wer das ist und das wäre unfair, das macht man im Podcast nicht. Aber also jetzt rein von der Systematik hier, einen Cache zu legen, ein Traddy, der da ein Schloss vorhat, ich weiß nicht. Ich glaube, dein Internet ist alle. Wieso? Ist kaputt gemacht. Geht dein Kabel schon wieder nicht? Ja, ich bin erst rausgeflogen und dann bin ich wieder reingekommen, dann habe ich endlich beim dritten Anlauf dieses olle Capture geschafft beim IRC. Ja. War gerade drin und jetzt bin ich schon wieder raus. Dann machen wir weiter mit dem Alter. Ich besorge mal eben ein neues Kabel. Scheiße, war aber doch nicht so gut, die selbst zu machen, die Kabel. Also du sagtest ja, du hast nach 1 Million aufgehört, den Account dicht gemacht und neu angefangen. Wie alt bist du eigentlich? 25. Okay, und wann hast du angefangen neu zu zählen? Nein, ich habe natürlich schon die 30 überschritten. Befinde mich jetzt bei 35 in der Blüte meines Lebens. Mein vorhergehender Account war Jeremy Irish. Ja, genau. Wie viele Caches hast du mit deinem aktuellen Account gefunden und gelegt? Das ist eine gute Frage. Ich habe, was habe ich denn? Weiß ich nicht, 2900 gefunden und gelegt 11. Soll ich jetzt mal nachgucken, ob das stimmt? Du kannst ja kein Internet, du kannst ja gar nicht gucken. Und ich habe auch keins, kann auch nicht gucken. Ja, ich bin dabei. Aber das passt so, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht meinen NAS auch noch beenden. Mist, die Seite habe ich jetzt auch nicht mehr im Cache, wie viel. Ja, das wird aber so irgendwie so in dem Dreh sein. Mein Ziel ist ja dieses Jahr die 3000 zu schaffen. Ich bin da auf einem guten Weg. Ja, ich bin Statistiker. Könnte gerade noch klappen. Wenn ihr diese Umbaumaßnahmen hier sehen solltet. Mit einem Podcast-Fuhrer, der Internetkabel verlegt, Klarkabel verlegt, so musst du irgendwie, sonst musst du rüberrücken. Du, 2-3 Siemens Lufthaken dazu und dann geht das. Was, Lufthaken? Nee, Kabel. Sieht ja echt, es wird immer schlimmer hier, der Raum. So, ich habe ihn heute Vormittag noch gefragt, ob ich ein LAN-Kabel mitbringen soll. Kam gar keine Antwort. Ja, ich habe ja lang genug eigentlich, siehst ja. Du weißt ja, wundert mich, dass das so einen Wackelkontakt haben soll. Ne? Ja. Das war schon fast eine Beleidigung, so nach dem Motto. Ja. Du brauchst kein Kabel mitbringen, ich bin hier IT. Ja, aber ich habe die Kabel, mache ich jetzt auch seit neuestem erst neu. Und witzig, wenn du dann Kabeltester ranhältst, funktioniert das Kabel. Aber jetzt erzählen wir den Leuten schon wieder was, was sie so gar nicht interessiert. 2947 Caches hat er jetzt zumindest gelockt. Wie viel sind noch offen, die du noch loggen musst? Hast du da Rückstand? Hast du die 3000 noch was geplant? Das wäre eigentlich auch nur so eine Frage. Wie viel Lockrückstand hast du gerade? Das wird irgendwie auch Mode. Es geht mir nämlich auch gerade so. Also wir wollen ja Unbekannte vorstellen. Das sind ja meistens die Bekannten, die Lockrückstand. Na, können wir mal ins Auge fassen. Ja. Lockrückstand. Ich glaube, ich bin... Auf dem aktuellen Stand. Aktueller Stand, genau. Oder? Obwohl, manchmal passiert es mir, dass ich bei... Das ist mir letztens passiert, irgendwo bei... wo war ich da? In der Nähe von Kassel. Dann habe ich die Dose in der Hand und denke, hier warst du schon mal. Mach das Logbuch auf und finde mich irgendwelche vorher. Kommt dir bekannt vor, ja. Übrigens, der IRC-Chat, da bist nicht nur du rausgeflogen. Ne, ich bin aus allem rausgeflogen. Ja, die anderen auch. Also dieser IRC-Chat überzeugt mich wenig. Die sind gerade alle wieder rausgeflogen. Einer fragt doch gerade, wieso fliegt hier jeder nach 245 Sekunden raus. Ich weiß es auch nicht, aber stabil wirkt das alles nicht. Das ist der Timeout, sagt einer. Und wie kann man den ändern? Das ist, weil dein Knotenpunkt hier nicht stabil läuft. Nee, es sagt auch einer, der Chat ist wieder komplett abgeraut. Also, ja, das ist zu viele Apple-User. Das hätte ich nicht besser sagen können. Ja, Traveling Jack ist auch gut. Er erklärt sich solidarisch und disabled jetzt alle Caches. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf irgendwas, was wir schon hatten. Jetzt sind die schon wieder alle rausgeflogen. Verdammte Scheiße. Sorry. Dann musst du sie alle rüber in diesen 1000 Mike. Nee, wir machen mal weiter. Also offensichtlich nicht alle, weil ich sehe gerade Team Spikeman zum Beispiel, hat keine Probleme gehabt. Vielleicht Team Spikeman. Benutzt du auch hier diesen Browser-Chat hier oder hast du da eine eigene Applikation für? Würde mich ja mal interessieren. Müssen wir nebenbei mal so rauskriegen, warum die rausfliegen. Ganz nebenbei. Ich hatte vorhin gesehen, der Mieke hatte noch geschrieben, dass er den Chrome nutzt und dass es da automatisch scrollt. Ja. Ja, lieber Debudi, jetzt hast du gut zu tun. Ach, das ist mir nicht so. Ich auch noch einstellen. Ich muss hier immer klickern und die kommentieren auch noch so tierisch viel. Das ist, kriegst langsam Blasen an den Fingern. Aber guck mal, native Clients fliegen scheinbar nicht raus. Ja, was sind denn native Clients? Ach, das macht mich alles nicht so richtig glücklich. Ich und dann sagt der keine nächste, naive. Genau. Ah, okay. Wir wollen die Dosenhörer nicht völlig fertig machen, indem wir nur noch im Chat reden. Aber wir müssen halt diesen Chat, wir sind immer noch in der Beta-Phase und testen immer noch mit dem rum. Ja, wir bleiben auch in der Beta-Phase. Ja, aber wir müssen den Chat irgendwie stabil kriegen, sonst kann ich diesen IRC nicht benutzen. Ja, okay. Also wenn die da ewig rausfliegen, ist das Schrott. Ja, der Chat ist zurzeit Alpha. Sorry, da müssen die Apple-Leute sich einfach mal ein vernünftiges Tablet kaufen. Da gibt's dabei, gibt's ja das Surface von Microsoft. Was sagst du denn hier gegen die Apple-Leute? Ja, für unseren Podcast ja nur. Ich stehe halt auf der guten, auf der weißen Seite der Macht. Ja, ja, die ist so weiß, dass sie bei uns im Chat nicht reinkommt. Wir sind zu schwarz dafür. Ja, okay, was bist du denn überhaupt von Beruf? LAN-Kabelverleger, den bräuchten wir gerade. Ich bin deine Mutters persönlicher Fahrer. Nee, ich bin arbeite im Vertrieb und kümmere mich da hauptsächlich darum, unsere Produkte bei E-Commerce-Händlern vernünftig präsentiert, gelistet etc. zu bekommen. Was denn für Produkte? Ja, alles was so beleuchten, ja, genau. Alles was rum um den Schreibtisch ist, also Bürobedarf im weitesten Sinne, Beleuchtung, ein Whiteboard, Gott, ein Flipchart, Gott. Ein Stempelträger, hochspannend. Stempelträger? Ach, das ist diese, ja. Sowas gibt es überhaupt noch? Sowas gibt es noch. Ah, gibt es auch noch die Kontaktkarten zum Scrollen hier. analoge Sachen. Die meisten wissen gar nicht, was das ist, wenn wir davon reden. Das ist so schön retro. Ich habe mir auch gerade für meinen Arbeitsplatz einen Stempel bestellt. Abgelehnt. Ach, das, ja, das könnte ich. Okay, du arbeitest nicht in der Behörde, aber wenn du jetzt dein Fahrzeug zulässt, ich gehe immer auf, wenn ich da so diesen Stempelträger sehe und 20 Millionen Stempel hängen da. Dann nimmt er echt ein. So, und dann hast du einen neuen Fahrzeugbrief. Ja, ist doch gut. Ja, so mache ich das jetzt auch. Ich schreibe jetzt nicht mehr abgelehnte Stempel. Ja, ich gehe auch Stempel. Sieht dann noch offiziell aus. Ich gehe nach diesem altmodischen Stempel, wo ich dann Geld vom Staat kriege und nicht mehr arbeiten muss. Ach, wäre das schön. Du hast schon 20 Challenge-Stempel. Wo hast du die denn her? Boah, du machst Challenges? Ich bin ja total der Challenges. Wieso haben wir ihn denn eingeladen? Ich habe sogar eine eigene. Die liegt in... Der wollte unbedingt her. Was? Ah ja, stimmt. Deswegen gab es die Schokolade. Ich wurde mit Schoko-Coins bestochen. André, soll ich dir welche mitbringen? Antworte bitte im Chat. Ich scroll nicht mehr. Als Challenges rauskam, habe ich natürlich tatsächlich gemacht. In Amerika ist das auch ein bisschen weiter verbreitet. Was heißt ein bisschen? Also ernsthaft eine Konkurrenz hätte ich jetzt eine Konkurrenz ist das falsche Wort, aber wird das wirklich genutzt oder? Ich habe einen, der liegt am Hoverstaudamm und der ist, man kriegt ja keine Info, ja, wenn man eine Challenge hat, außer wenn wenn sie dann weg ist. Aber der wird doch gut angenommen, weil da kannst du keinen Cash legen, weil das so Sperrgebiet ist. Ja. Klar. Interessant ist es aber. Obwohl da eine schöne Rohrbombe. Und ja, doch, da gab es schon ganz interessante Dinge. Ja, Amerika. Weil hier habe ich das Gefühl, aber auch selbst Amerika, seitdem sie es eingeführt haben, die wollten das ja jetzt also nach vorne bringen und was er alles erzählt hat. Also da haben sie doch gar nichts getan. Habe ich jetzt gerade von irgendeinem auch auf Twitter gelesen, das ist ja auch Spike.de, glaube ich. Irgendwer hat darüber auch einen Bericht geschrieben, wo er sagte, also. Ja, aber tut sich überhaupt nichts. Ja, der Fehler ist einfach, A, es fließt nicht in die Faunenstatistik ein. Hey, das war ja am Anfang so. Ja, dann war es das. Und ja, man hätte einfach die virtuellen wieder ein bisschen anders umschreiben müssen und wieder zurückbringen können. Ja, eigentlich ist doch, also ich habe immer das Gefühl, Challenge ist doch eigentlich nichts anderes als früher die Mysteries mit Logbedingungen. Ja, oder die Waymarks, ja. Also eigentlich. Ja, Waymarks habe ich mir heute angeguckt. Jetzt habe ich ja dieses neue Handy und dachte mir, naja, probier's mal rum. Gibt's ja nicht mal eine App für. Nee, ist auch total tot. Da passiert ja nichts. Ich habe ja auch mal irgendwie 10 Dinger aus Jux und Dollerei gelistet. Da tut sich nichts. Also ich habe aus Verzweiflung heute gemanzigt. Oha. Dieses neue scheiß Handy ausprobiert. Keinen Cash mehr. Ja, das ist ja das Problem. Im Umkreis gibt es keinen einzigen Cash mehr, also muss ich mir Manzis suchen. Okay. Und ich finde die immer noch langweilig, also ich kann also mich da nicht. Meinst du, das ist auch nicht mein Ding? Waymarks, das, teilweise hast du da so Pizzabude. Mhm. Ja, das ist, ja, bei uns war es die Feuerwehr, glaube ich, in der Nähe. Die wollte ich erst machen, aber ich habe das alles gar nicht so richtig durchschaut erst. Das war mir sehr komisch. Und dann dachte ich, es geht nur ab und war nix. Ja. Na, auf jeden Fall, ich war in der Nähe von Vancouver und da ist so eine Hängebrücke. Und da hat einer eine Challenge gelegt, fotografiere dich auf dieser Hängebrücke. Also ich fand das total geil, auf dieser Hängebrücke zu stehen. Mhm. Die fand ich so geil, dass ich da eigentlich einen Earth-Cache hinlegen wollte. Was dann aber nicht ging. Und ein normaler Cache ging auch nicht. Ja, insofern ist eine Challenge, die da ja existiert, ja, der einzige mögliche Weg, da einen vernünftigen Cache... Nein. Es gibt noch Where I Go. Was ich ja cool finde. Ja... Ganz ehrlich, ich glaube, ein Where I Go. Fand ich total geil. Aber ich bin immer zu faul, mir das Cartwright runterzuladen, die mal durchzulaufen. Wir hatten ja so eine 24-Stunden... Gibt echt ein paar schöne, ne? Ja, wir hatten so eine 24-Stunden-Tour. Mhm. Und da habe ich meinen ersten gemacht. Und im Gegensatz zu allen anderen ist das bei mir problemlos durchgelaufen. Ja, das ist echt Glückssache. Wir haben alle kurz vorm Fall nochmal umgedreht sind. Echt, ich speichere nach jeder Station. Ja. Und ich muss mal den Android-Benutzern sagen, speichert nicht nur, sondern speichert noch eine Kopie von dem Ding. Weil mir ist mittendrin das Android einfach neu gebootet und danach wird die Datei kaputt. Hat das Speichern echt viel gebracht. Gut, dass ich Fake-GPS hatte, dann konnte ich das ziemlich schnell nacharbeiten, das Stück. Das ist natürlich so, wenn man keinen Apple hat. Ja, dafür kann man damit nicht chatten. Also irgendwas ist immer. Nee? Ja, beim iPhone klappt es prima. Ja, schreibt viel Vibe. Die hat jetzt, glaube ich, ihr fünftes in 3 Wochen, weil die alle kaputt sind. Außerdem hatte ich gelesen, da macht man das Update auf iOS 6. Ja. Das Handy ist immer noch nicht größer. Also die 30% dauern. Also es ist auch nicht das Wahre. Also, ja. Na, WRGO ist wirklich, finde ich, also würde ich jetzt nicht nur machen, aber da gibt es echt ein paar ganz geile Varianten. Also ein Fahrradrennen, was ich immer wieder allen empfehle, in Nähe Bremen, wo du ein Fahrradstück auf Zeit fahren musst, das ist absolut geil. Kannst auch nicht bescheißen, weil der nicht, also du kannst nicht zwischenspeichern und dann ein Stück fahren und dann wieder anmachen. Nee, der guckt nach der Uhrzeit. Also da musst du auch schon die Uhrzeit mit bescheißen. Und hier in der Nähe gibt es einen am Deich. Das ist geil, Pac-Man. Hier in der Elbe sind doch immer diese Dinger, die so rausgehen, diese langen Stege, wo eigentlich gar nichts dran ist, aber wo du zu Fuß bei Elbe nach vorne laufen kannst. Und davon hat es drei Stück nebeneinander. Und dann musst du nach vorne laufen und wenn du den falschen hast, kommt Pac-Man und frisst dich. Dann musst du neu starten. Und wenn du neu startest und läufst den anderen hoch, kann das sein, dass da dann der Pac-Man ist, also per Zufallsgenerator. Absolut geil, wirklich. Müsste man mal filmen, so eine Kamera hinstellen. Ja, die laufen alle die Stege hoch. Ja, aber echt absolut, also wirklich absolut geil gemacht. Also bei WRGO kannst du mittlerweile schon ganz schöne Gags machen. Da gibt es schon schöne Sachen. Ja, ich glaube auch, das war so ein Nischendasein. Jetzt in letzter Zeit kommt es so ein bisschen wieder... Ich weiß gar nicht warum, aber es kommt wieder so auf und die Leute entdecken das wieder für sich. Ja, stimmt, das ist mir auch nicht, warum es jetzt. Naja, eigentlich ist es tot, ja. Also Groundspeak macht dafür nichts. Groundspeak macht gar nichts dafür. Obwohl, da habe ich auch schon Gerüchte gehört, dass Groundspeak da ganz kräftig dran arbeitet, das wieder so auf den Schlag rausbringen will. Dann habe ich allerdings auch wieder gehört, ja, und das wird aber auch aus den Geräten von Garmin und so zum Beispiel rausgenommen, weil da auch Groundspeak wohl die Rechte hat. Okay. Und Garmin ist ja das Böse, seitdem es. www.opencaching.com, also das tote Pferd in Amerika. Oh, da gibt. Die dunkle Seite dann machen. Genau, das ist ja nicht mal die dunkle Seite, das ist ja so ein Navi-Cache-Konkurrent. Also von daher, also es ist ganz merkwürdig, da hörst du die seltsamsten Gerüchte. Das ist, kann man so richtig, kriegt das auch nicht raus. Genau, Nähe Bremen gleich Rotenburg-Würmel, ja, das ist doch Nähe Bremen, mein Gott. Oh Mann, ich habe mal in Bremen gewohnt, das ist natürlich nicht in der Nähe. Von Bremen, Rotenburg-Würmel. Von hier aus ist das Richtung. Da, wo viel Gegend ist. Von hier aus ist das Richtung Bremen. So, wo waren wir denn? Wir schweifen heute völlig ab, aber wir wollten ja sowieso den Fragebogen nur noch als groben Anhalt nehmen, von daher passt das ja. Wie viel Cache du gefunden hast, hatten wir ja auch schon. Den ersten gefunden hattest du ja vorhin schon rausgesucht. Das war der Beton-Cache, ja. Danach brach die Leitung zusammen. Genau. Bist du ein Eventgänger? Ja. Aber seitdem Krümel da ist, Krümel ist meine Tochter, wird es natürlich schwierig, weil die meisten Events beginnen immer so. Ach, Krümel, da fällt mir gerade mal halt. Ich habe auch noch ein Gastgeschenk, guck mal. Ey, super. Deswegen fragen wir Schnulli. Das habe ich mir echt mal überlegt, dass ich euch sowas kaufe. Das ist ja perfekt. Ja, ich habe gleich zwei damals vorgekauft für einen Arbeitskollegen und da hatte ich einen noch liegen und ich fand das so süß. Das kriegst du als Gastgeschenk mit. Die stecke ich hier auf jeden Fall rein, dann kriegst du mal ein Foto. Oder ich lade mal ein Foto bei Facebook hoch und so weiter. Und bevor wir das jetzt vergessen, bevor wir den machen, wir gleich springen wir gleich wieder zurück. Welche Coin, Silber oder Schwarz? Was nehmen die meisten? Ich sag's nicht. Gib mir Schwarz. Einer der Schwarzen. Das nenne ich sympathisch. Merci beaucoup, wie meine Seele. Nee, aber du bist ja von der weißen Seite. Also das, jetzt wird es alles schwierig hier langsam. Wobei, zurück zu den Events. Also mein erstes Event, das war auch so ein Thema. Ich dachte, ja, bist ja schon ein bisschen dabei. Kannst du mal am Event gehen, kannst du mal die Leute kennenlernen. Jetzt gehst du als jemand, der niemanden kennt, zu so einem Event. Und Geocacher sind ja so herzlich. Die umarmen dich ja förmlich, wenn du dann reinkommst. Wer bist du? Ich bin der und der. Wie viele Funde hast du? 153. Oh. Dann setz ich mal da hinten hin. Setz ich mal hin. Also ich kann jeden verstehen, der neu mit dem Hobby anfängt, zu so einem Event geht und dann denkt, oh. Da muss man sich aber tatsächlich so ein bisschen überwinden und die Leute dann voll quatschen. Und so ist es dann, so ist es eigentlich bis heute geblieben. Mittlerweile kennt man natürlich viele und ich quatsche mich dann meistens bei Events an einer Stelle fest. Und da bleibt man auch, ne? Statt rumzugehen, ja, ist auch vieler, ja. Wobei jetzt hier Süderelbe-Events, die wird mir ein bisschen zu groß. Also wenn da so 100, 150 Leute sind, das mag ich gar nicht. Süderelbe-Events? Das letzte waren, glaube ich, 25. Nee, das war so ein Stammtisch. Oder? Stammtisch, oder? Ja, hast du recht, stimmt. Das macht auch hier das Seba hier. Ja, die Das Seba. Ja, das Seba. Ja, ja. Macht auch immer Spiele dabei und so. Ja, wohl, das war gar nicht mal so schlecht, weil da konnte man sich kennenlernen. Auf einem Event von ihm war ich auch mal. Mhm. Was mich überrascht hat, ich war oben bei Arnsburg, da ist der Abrocker, der macht Events. Das ist auch eine relativ, also der hat ja verschiedene Locations, eine relativ kleine Gaststätte, aber da könnte man echt sagen, die kümmern sich wirklich um die Gäste. Und Lüneburg. Lüneburg, da kann ich, war ich, ich glaube, dreimal auf Events, war immer toll. Aber Lüneburg ist mal geile Menschen. Komisch. Ja, aber ihr habt auch seltsame Verhältnisse. Also da wird sich ja auch gegenseitig verklagt und das ist ja auch manchmal eigenwillig. Ich freue mich ja immer, wenn ich Carsten Rollsplit-Kalle da mal wieder treffe. Im Moment. Ich habe mich letztes auch mal getroffen. Ja, tatsächlich. Mit dem Auto? Warst du das? Nee. Der ihn vom Motorrad gekickt hat. Nee, ich hatte ihn tatsächlich auf dem Lüneburger Event getroffen. Mhm. Und ihm geht es ja so den Umständen. Ja, im Februar kommt, glaube ich, der Müll wieder raus, den sie ihm da alles reingebaut haben. Der Idiot sitzt ja schon wieder auf dem Motorrad. Ja, das ist auch nicht besser. Das ist eine Sucht wie Geocaching. Ja, obwohl, er ist jetzt auch Eisenman. Also wenn ihn jetzt noch einer rammt, der macht das Auto kaputt. Die Delle. Ja, Carsten, wenn du uns hörst oder das nachträglich hörst, wir müssen mal wieder kaschen gehen. Du hast da ja auch ein bisschen vorne was abzubauen. Also er hat ein bisschen wenig Bewegung, ein bisschen gutes Essen, glaube ich, gehabt die letzte Zeit. Er nähert sich meiner Statur. Das heißt, wir müssen mal dringend wieder cashen gehen. Ja, so ein schönen Wandermulti. Oder du läufst einfach mal so ein Powertrail ab. Ja, das wäre natürlich, ja, Powertrail ist ja mein Traum überhaupt. Also, nee, ich höre bei euch ab und zu, also normal habe ich da auch nur nette Leute kennengelernt. Ich fand es einmal, irgend so ein Event war das, das hatte ich nachher schon auf der Watchlist, wo dann Hausrecht und ich verklag euch und ich habe es bis zum Ende nicht mal begriffen, worum es so ganz genau ging, aber es war schon ziemlich absurd, das Ganze. Daher stand, fand das Event halt gar nicht statt, sondern ohne Punkt. Ja, es gibt so naja, also ohne Punkt wäre, also es gibt noch die Süderelbe Geofüchse. Was ist das so, noch wieder? Da sind so ein paar Geocacher, die sich mal so ein bisschen organisiert haben und ja, wir versuchen auch einmal im Monat so ein Treffen ohne Punkt zu machen. Einfach mal zusammen essen gehen. Kein Verein. Nö. Dann geht's. Dann ist alles okay. Nur Verein. So, es gibt so Dinge. Es gibt ja den ersten Geocaching-Verein in Thüringen. Ja, gegründet am 1. April. Ja? Ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe das in irgendeinem Podcast gehört. Da hatten sie den mal zu Wort kommen lassen. Ich kann nicht sagen, dass der mir die Ängste genommen hätte vor so einem Verein. Weil eigentlich haben sie so gefragt, worum es ging. Und das geht ja um das Pflegen des Hobbys und bla bla bla bla. Also eigentlich kam nicht so richtig aus. Also mehr so weniger so Ansprechpartner für wenn es Probleme zwischen Jägern und Cachern oder so gibt. Nur dazu brauche ich keinen Verein. Und was sie denn noch so machen wollen, ja, eine Menge Spaß haben. Und mehr kam auch nicht. Und sorry, das ist noch nicht der Sinn eines Vereins. Die müssen sich ja mehr gedacht haben. Also das war mir, das hat mich nicht glücklich gemacht, dieses Interview. Also nicht, weil es schlecht geführt wäre, sondern weil einfach inhaltlich nicht wirklich viel kam, womit ich jetzt was hätte anfangen können. Also warum die den gegründet haben? Um einen Verein zu gründen. Mit Beitrag? Zahlen sie damit? Ja, weil er sagt noch am Ende, du kannst ja erstmal kostenlos gucken und dir das angucken. Ja. Aber das kostet wohl Mitgliedsbeitrag, wenn du eintrittst, ja. Okay. Und sie wollen so verschiedene Projekte und das war so, ich dachte, das waren alles Marketingleute oder alles, also da war nichts inhaltlich, was ich hätte rausziehen können, wo ich denke, ach, das wollen die machen. Wobei die Grundidee, eine Plattform zu bieten für irgendjemanden, der sich gestört fühlt, das Ansprechpartner zu sehen, ist ja nicht verkehrt. Ja, um Gottes Willen. Also, letztendlich braucht man keinen Verein, man braucht vielleicht eine Website. Das wollte ich gerade sagen, haben sie doch in Bayern oder Nordrhein-Westfalen, irgendwo gibt es das doch jetzt. Ging doch auch durch die Cash-Medien. Cash-Probleme irgendwie. Ja, genau. Da ging es auch völlig ohne Verein. Also, Verein, sorry. Ja. Wie der eine sagte auch schon, er ist der stellvertretende Präsident und da dachte ich schon, Vice President. Ging er mir schon ab, aber also bis an der Wand. Na gut, aber vielleicht sind sie ja auch die gute Seite der Macht. Oh, ich sehe gerade, Geocaching.com ist wieder down. Ja, das ist gut, dann könnt ihr auch bei uns zuhören. Das ist auch viel besser so. Da fummeln sie wieder am Server. Nee, die spielen wieder neue. Ich denke mal, die Bilder kommen jetzt wieder. Also ich hatte die Bilder drauf auf meinem Apple-Gerät. Als im Cache dann? Na, ich komme ja aus Leipzig, ich habe die Event-Säule gelockt. Ja. Und ich konnte da alles sehen. Das ist erstaunlich. Nee, also ab morgens irgendwann habe ich das. Ich kam da nur durch Zufall drüber. Heute. Okay. Ich wollte mir mein Account-Bild holen für Waymark, da wollte ich das hochladen und das war nicht mehr da. Da fiel mir dann auch auf, dass die Bilder fehlen. Ja. Okay. Also war schon sehr seltsam. Und Events ist dann normale, ja, aber Mega warst du auch schon, oder? Ja, ich habe 2 Megas gemacht. Welche einmal denn? Unten in der Vulkaneifel. Ach, da hatte ich von Leben. Die Virendatenbank aktualisiert. Jetzt kriegen das mal alle mit, dass meine Virenbank aktualisiert wurde. Super. Ja, okay, da muss man überlegen. Und Lost in MV war ich auch. Das war auch toll. Also ich bin sicherlich kein Mega-Eventgänger. Ich finde das immer ganz toll, rennen alle rum. Ich habe auch so ein T-Shirt, dann steht da hinten fett der Nickname drauf. Echt? Ruby 64 oder wie sie auch immer alle heißen. Ja, damit man sich erkennt. Ja, kommt ein bisschen auf das Rahmenprogramm drauf an. Aber das mit dem Namen irgendwo groß leserlich finde ich klasse, weil dann liest du irgendwo den Namen und sagst, du, genau du, über dich habe ich mich schon richtig geärgert und das erzähle ich dir jetzt mal. Dir wollte ich schon immer in die Schnauze. Wollte ich so nicht sagen, aber man kommt ganz schnell ins Gespräch, wenn man so die Nutzernamen von Geocaching irgendwo. Ja, stimmt, Vorteil ist das schon. Ich finde, das war auch albern, aber ich finde auch, es macht Sinn. Deswegen würde ich meinen Nutzernamen auch nie aufs Auto bringen. Ja, stimmt. Weil dann, wenn die Kratzer da so drauf sind, ist auch scheiße. Ne? Ja, wenn man so verrufen ist. Endlich sehe ich die Hackfresse mal. Also ich meine, ich finde diese Geschichten mit den Namen drauf echt nicht schlecht, weil gerade auf dem Mega-Event, dann siehst du überhaupt mal, kannst mal ein bisschen wenigstens einschätzen, wer das ist, weil du ja einen oder anderen doch kennst über die Jahre. Wo ich es echt sehr befremdlich finde, ist morgens im Hotel beim Frühstückstisch. Da möchte ich dann immer rausgehen, weil es mir echt peinlich ist. Sorry, so kurze Hose und T-Shirts mit irgendwelchen Hobby-Logos drauf im Hotel ist nicht mein. Das kann aber auch lustig sein. 4-Sterne-Hotel und dann 20 Leute in Tarnklamotten. Ja, mit Namen. Genau. Und das ist das, wo ich dann so... Die sich dann so anreden. Ja, das kommt. Hey, Tracer, wie geht's? Genau. Nee, das ist nicht ganz so meins. Ansonsten kann ich jetzt sowieso nichts anderes sagen. Ich habe oben einen Pulli liegen, wo vorne schweigende Mehrheit Deponie draufsteht für die Nordseetaufen. Ah ja. Also, ja. Damit man dich erkennt. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass mich da alle kennen. Meistens kennen mich sogar die wenigsten. Das ist, solange ich nichts sage, bleibe ich eigentlich immer relativ unbekannt. Das geht. Ja. Wenn ich dann anfange rauszupöbeln mit lauter Stimme, dann wissen die meisten, wer das ist, leider. Das funktioniert komischerweise. Ja. Also zurück zu Mega-Events. Ich glaube, es gab ja mal einen Trend hin zum Mega-Event. Ja, dieses nächstes Jahr vor allem, ja. Oh, in Österreich das Ding da. Mit den 2013 ja, das Caches. Hat jeden Kakao schon mitgenommen, ja. Ja. Da willst du nicht hin? Na, also ich, erstaunlicherweise habe ich mal in Österreich gearbeitet und habe keinen einzigen Cache in Österreich gelockt. Unglaublich. Nee, ich will da nicht hin. Also Mega-Events reizen mich nicht. Also würde das im Prora vielleicht noch reizen, aber da habe ich jetzt gelesen, Besichtigung des Hauses ist nicht möglich. Oh, nur die Gedenkstätte, die kenne ich schon. Ja. Weiß ich nicht. Naja, das Einzige, was mich nächstes Jahr gereizt hätte, wäre dieses Projekt Eck gewesen. Das finde ich super interessant. Unten in Koblenz. Ja. Und dann oben da auf dieser Burg mit Blick auf, also es ist schon traumhaft. Und die, schöne Stadt. Ja, das wirkt auch richtig gut organisiert. Du merkst ja doch schon immer, ob da jetzt ganz große Laien sind oder ob da, ob das mit Vorsicht zu genießen ist, das Event. Obwohl, und vielleicht mache ich ja nochmal ein Mega-Event hier. Bullenherde, hörst du noch zu? Ach, meinst du in Lüneburg, in Mechtersen? Ja, in Mechtersen, Mega-Event. Auf dem, wie heißt der Lost Place Hof da, wo man immer 10 Kilometer über Feldweg hinfahren muss, da in der Mitte von Mechtersen? Ja, da wohnt er. Ja, aber der hat das Ding nicht noch einen anderen Namen? Der Einemhof, ne? Einemhof, ne? Einemhof, oder? Einemhof. Einemhof? Kennst du den nicht? Da gibt es doch irgendeinen Hof in der Mitte so. Gab es da nicht mal einen Powertrail? Da kann man dran vorbei? Nee. Einemhof liegt ja mitten da in den Wicken. Du musst also mindestens 3 Kilometer Waldweg fahren, wobei das zulässig ist. Ja. Und dann kommst du auf diesen komischen Hof, mitten am, also wirklich Arsch der Welt. Einmal kam ich nicht hin, nur am Baum umgekippt. Tja, kannst du nur noch umdrehen. Auf so Feld- und Ackerwegen. Nee, kann ich noch nicht. Nee, das kenne ich nur aus den neuen Bundesländern. Ich glaube, Einemhof heißt. Bullenherde, hört doch zu. Aber wie heißt das? Einemhof, Bullenherde, erzähl mal. Ja, du musst das wissen. Genau. Nee, Eniemhof? Nee, Einemhof. Hat er noch falsch umgeschrieben. Eminemhof lese ich gerade. Ah, nee. Rechtschreibkorrektur wieder zuschlagen. Dirk weiß, wo mein Auto steht. Das nützt ihm nichts. Mit seinem Bulli braucht er ewig, bis er da ist. Um nochmal ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Schafft so ein Bulli das bis hier? na gut. Also Mega wird scheinbar nicht so deins. Nee, wird nicht meins. Es ist eine Verkaufsveranstaltung. Ich finde das toll, wenn man da durchgeht und seine Dinge kauft. Aber wie ist es beim Mega? Du gehst da hin, dann kriegst du eine Karte, dann rennen alle rum in der Umgebung, cachen alle Caches ab, so nach dem Motto, ich habe eine Hose, ich weiß nicht weiter. Na, da täuscht du dich aber auch. Also, abends vielleicht nochmal ein Dosenfischer-Konzert oder was weiß ich. Und also die, ist nicht ganz so meins. Liegt aber vielleicht auch in Krümel, ja. Also mit so einem Baby ist so ein Mega-Event. Ja, stimmt, da hast du wenig Freiheit, ja. Also ansonsten schon, also ich benutze es hauptsächlich, weil da so die Leute kommen, die ich sonst nicht treffe, aus dem Süden zum Beispiel, die jetzt wirklich 600 Kilometer weg wohnen, was weiß ich, vor Tukesh. Also den trifft man halt bei sowas mal. Okay. Dafür finde ich sie ganz gut. Ich gestehe aber auch 3 Tage jetzt, also Leipzig zum Beispiel war ich 3 Tage. laufe ich aber auch nicht auf dem Event rum. Also ich nutze dann immer die Schlemmer-Cacher als Taxi schamlos aus. Und um die Restaurants zu finden. Wollte ich gerade sagen, wenn du mit Manuela und Peter bei Essen warst, dann weißt du, scheiß aufs Event. Es lohnt sich trotzdem hinzufahren. Also du isst dann wirklich hervorragend und du triffst auch wirklich auf interessante Gruppen. Also du kommst dann durchaus mal dazu, mit Jeremy essen zu gehen, was jetzt nicht wirklich spannend ist, aber kannst du dann ordentlich mit auf die Kacke hauen. Da würden dich schon einige für umbringen, um mit dir zu tauschen. Oh Gott, ich habe auch schon ein Foto mit Jeremy. Völlig langweilig ist. Also der Junge ist ganz in Ordnung, aber jetzt, wenn du mit ihm essen gehst, ist es eigentlich langweilig, weil das Gespräch natürlich schwierig ist, Englisch-Deutsch. Allein dadurch ist natürlich schon so ein gewisses Hemmnis immer da. Meine Frau ist immer so, war so faszinierend. Oh, der hat ja so schöne braune Augen, glaube ich. Oder? Jeremy? Ja. Echt? Ist sie auch 1,60, dass ich meine Augen gucke? Nee, ich war größer, er musste immer nach oben gucken, deswegen konntest du es genauso erkennen. Nein, der ist ganz okay, also nicht, dass das hier einer falsch versteht, aber also fand ich mal faszinierend, ich durfte dann halt mal da auch so bei sitzen beim Essen. Also wie gesagt, mit Essen gehen, Schlemmer-Cacher, ich war auch bei der Nordseetaufe wieder fest überzeugt, dass ich nicht mit hinfahre. Marco habe ich nur abgesagt, als er fragte. Ja, jetzt kamen die hier eh vorbei, die Schlemmer-Cacher, Manuela hatte auch schon wieder ein Hotel, richtiges und jetzt fahre ich doch noch wieder mit hoch. Nordseetaufe habe ich echt nie geschafft. Also am Anfang habe ich es immer terminlich nicht oder zeitlich nicht geschafft. Jetzt möchte ich mit Krümel nicht auf dem Boot rumfahren. Ah nee, für ein kleines Kind, schwierig. Reizt mich schon irgendwann, also... Also es hat schon so seine eigene Charme. Alex, ich warte auf die persönliche Einladung. Ich weiß nicht, ob Alex uns wirklich hört, also, aber ich werde ihn mal ansprechen, wenn wir da sind. Ein bisschen kennen wir uns ja. Wir beschimpfen uns auch ab und zu, aber wir kennen uns auch ein bisschen. In 3 Jahren, wenn dann Krümel das seetauglich ist, dann können wir das also machen. Ich glaube sogar, in 3 Jahren fahren wir wieder mit einem Schiff. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Also nicht, dass ich irgendeinem nicht gönnen würde, mitzukommen, aber am Anfang war es ja ein Schiff mit 100 Leuten, nee, 80 Leute waren wir beim ersten Mal, glaube ich. Das war immer noch für mich die geilste Tour. Beim zweiten Mal, das war auch alles schön, das ist überhaupt keine Frage, ist auch mittlerweile Kultveranstaltung, aber mit 2 Schiffen teilt sich das natürlich schon ein bisschen auf. Das war erst beim 3. Mal. Beim ersten Mal war es das gleiche Schiff, aber, dann das aber das zweite Schiff, Mal war halt schon das gleiche wie das erste Mal, das heißt, war immer noch gut, aber es war schon eben, das ganz Neue war weg. Und als das 2 Schiffe waren, fand ich es schon nicht, deswegen fand ich es immer noch gut. Aber die Fahrt ist halt schon aufgeteilt, ne? Du bist auf 2 Schiffen verteilt, das ist schon nicht, also 1 wäre schöner. Also Alex, es gibt ja noch größere Schiffe. Achso, die fahren ja nicht in diesem Flachgewässer da oben. Ja. Zu den Hallingen jedenfalls nicht. Dürfte schwierig werden mit der AIDA da. Also bei der 3. Tour bin ich auf dem kleinen Schiff mitgefahren. Das war schon irgendwie befremdlich zu beobachten, wie so diese große Masse auf dem größeren Schiff da unterwegs ist. Und ja, das glaube ich. Irgendwie, weiß nicht, ich habe mich da nicht so richtig mehr wohl gefühlt. Aber ich komme jetzt trotzdem wieder mit. Welches so schlimm war es dann doch nicht. Welches ist denn die Plan natürlich? Achso, Schlemmer-Cacher, ja. Ja. Ja, auf die verlasse ich mich immer, die machen alles für mich. Welches ist denn das größere Schiff? Die Adler 5? Ja, Adler 5 ist das größere Schiff. Und das kleine war Costa Concordia, oder? Nee, das ist die Adler 5, nachdem er wieder aufgesetzt ist. Nee, das kleine, wie hieß das denn noch? Seeadler ist das, genau. Seeadler. Ja, okay. Diesmal geht es ja nach Amrum, glaube ich. Ich weiß alles nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo mein Hotel ist, ehrlich gesagt. Das gucke ich mir morgen an. Das habe ich bis jetzt nicht geschafft, zeitlich irgendwie. Wie gesagt, da haben sich Manuela und Peter drum gekümmert. Ich frage dann aber, wie ich da irgendwo hinkomme und dann machen wir das schon. Kann ich dir aber empfehlen. Solltest du, wenn es dann mal irgendwann geht, tatsächlich mal mitmachen. Dann bist du ja so wie ich bei Nachtcaches. Da weiß ich auch nicht, um was es geht, wo es hingeht. Ich laufe einfach nur mit. Ja, dafür habe ich Team Spike. Und das laufen. Achso, die hören zu, das darf ich nicht verraten. Aber dazu habe ich immer Team Spikeman, die haben das beide gelesen und das weibliche Team Spikeman hat es auch begriffen. Und dann klappt das ganz gut. Der Benebelte macht jetzt ein Baby-Event. Kann man sich da jetzt über die Vaterschaftsklagen unterhalten, oder wie? Baby-Events? Ja, wird auch nochmal was. Nach Hunde-Events jetzt Baby. Ach, es gibt ja ein Hunde-Event. Echt? Ja, das macht sogar Sinn. Also ganz viele Hunde-Leute, also Hunde-Leute. Aber du kannst nur kommen, wenn du einen Hund hast. Ja. Also ich komme auch, ich kraul gerne Hunde. Ich tue dann einfach so, das hätte ich auch mal. Eigentlich müsstest du einfach mit so einer Hundeleine kommen, dann so ein Plüsch-Wauwi dran. Ich nehme irgendeinen mit. Mal sehen, was passiert. Nein, ich mag ja Hunde, also von daher wäre das auch was für mich. Das, Bohnenherde will schon wieder seinen Hund loswerden. Naja, egal. Ich finde es schlimmer, Andi, auch wenn der Chat hier keinen Preis für Übersichtlichkeit gewinnt. Ja, das erzähl mal uns. Jetzt bringen wir noch Schlemmer-Cacher und ich mag Hunde in einen Satz und dann gibt es wieder böse Kommentare. Oh, das wird schwierig. Nee, ich meine, so speziell essen sie nicht. Wir waren immerhin beim Mongol. Das war für mich vom Dorf, dem Jungen vom Dorf, dann schon befremdlich. Stehst du ja davor, während der dir dein Essen da vor dir rumbrät. Ja. Das war schon komisch. Aber er hat klasse geschmeckt. Also, der war, hat nicht mehr gezuckt. Nee, ich glaube nicht. Ich habe nicht so genau hingeguckt. Mir ist das auch egal, solange das schmeckt, kann das auch Hund sein. Jetzt darf ich vermutlich doch nicht aufs Hunde wenden, nachdem ich das gesagt habe, vermute ich. Gibt's hier was zu essen? Ja, komm, sitz. Nee, aber das, wie gesagt, das kann ich dir nur empfehlen. Mach das mal mit, das ist da oben schon Kult und von hier aus ist ja auch nicht so weit. Also, er muss da hin, ne? Lässt dein Kind mal zu Hause, hast du eine Frau da und dann. Ne? Du musst mal als auf Dienstreise. Ja, das bin ich ja in der Woche immer. Und dann freut man sich natürlich am Wochenende auch mal, die kleine Pupsfee zu sehen. Ja, wo sie das obwohl, ich kann natürlich alle mit einspannen, Windeln wechseln. Es sind noch genügend Leute da. Auf dem Schiff kannst du von Bord schmeißen. Krümel jetzt oder die Windel? Die Krümel kurz ins Wasser halten, ist der Arsch auch wieder sauber. Also, da brauchst du dann ja, das ist dann ökologisch, kann man sagen. Ich muss mal hier ab und zu ein bisschen in den Chat gucken. Du sollst mal mehr erzählen, sonst heißt das wieder, ich sammle alle tot, aber der sitzt da nur, ich muss ihm seinen PC wegnehmen, ich sehe das schon. Ich poste hier gerade auf der offiziellen Facebook-Seite. Was postest du da denn? Das siehst du ja gleich. Nee, Facebook sehe ich ja nicht. Ich kriege hier nur den IRC-Chat im Moment. Bist du nicht Multitasking? Aber nicht Facebook. Doch. www.nacktaufdemküchentisch.de. Oh, das will ich auch noch. Das kannst du bei dem schlechten Display von da gar nicht sehen. Ja, das täuscht. So, was haben wir noch? Jetzt alles guckt auf den Chat. Okay. Völlig weg. Was benutzt du für Software fürs Cachen? GSAK, vermute ich? Nein. Nicht? Ne? Ach, du hast ja dieses Gerät, das technisch, ja, okay. Ich benutze gar keine Software, außer die offizielle Seite von geocaching.com. Echt? Keine Statistik, nix? Du hast keine Statistik? Ich habe doch über dein Profil, da habe ich doch mal reingeguckt. War da keine Statistik? Mm-mm. Was ist das da alles? Ich hatte mal eine Statistik und dann fand ich das aber so nervig. Dann hast du wieder 10 Caches gefunden, musst die Statistik wieder rein. Boah, jetzt muss ich musst dich einloggen, um dich zu sehen. Ja, ich sehe das auch gerade, weil sie wieder mal neu irgendwas installiert haben. Die Bilder haben sie jetzt ja nachgeschoben, formuliert. Ja, ich glaube, die haben noch ein deutsches Update eingespielt. Also, wie machst du das denn? Holst du dir den Pocket Query und packst den dann direkt aufs Gerät? Oder? Genau. Ah, das habe ich noch nie gemacht. Ach stimmt, da ist ja gar keine Statistik. Ah, was haben wir denn hier mal? Wir gucken jetzt gerade mal eine Statistik. Wir wirren ja ein bisschen durcheinander, aber wir haben ja sowieso gesagt, wir wollen von den direkten Fragen abgehen und ein bisschen querbeet gehen. Das war ja so gewünscht auch. DDFMHIUMR. Schön groß an die Dosenfischer insbesondere, aber... Ja, aber das, also ja, aber dieses, weil du das gerade so sagst, das sollte man noch erweitern. Auch im Umgang miteinander würde es noch fast mehr auf den Punkt bringen. Im Moment finde ich, ist der Umgang mit den Reviewern, bis auf diese merkwürdige Aktion da mit diesem Willkür, aber das ist ja vorbei, ist der Umgang untereinander manchmal sehr seltsam. Also ich habe noch nie ein Hobby erlebt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wo man sich gegenseitig so fertig macht. Ja, oder anpisst. Wirklich, meine Art zu cachen ist richtig und was du machst, ist falsch. Nee, meine Art ist richtig. Ja, genau. Ja. Und dann aber mit aller Konsequenz über Cache-Zerstörung in den Logs oder per Beleidigung und... Absurd, ne? Ja. Also schlimm finde ich im Moment tatsächlich auch diese gegenseitige, wirklich diese Cache-Polizei. Irgendwo stand wieder, ja, da hat einer TFTC gelockt. Ich habe ihm erstmal meine Meinung geschrieben. Ja, welche denn? Ich meine, was spricht denn dagegen? Das ist verstößt, ja, finde ich auch nicht höflich, aber es verspricht doch keine Regel. Also diese Lock-Kacke, die geht mir am meisten auf den Sack. Natürlich finde ich das auch nicht schön, aber lass sie doch machen, wenn sie es meinen, mein Gott, drauf geschissen. Ich kann doch nicht als Owner davon ausgehen, dass ich tolle Locks kriege. Dann mache ich doch sowieso schon einen Fehler. Also. Wobei es mich als Owner natürlich schon nervt, wenn ich einen Log kriege. Klar. Wenn ich mir was denke und dann auf Tour mit XYZ hier gefunden. Toll. Da muss ich einfach drüber stehen und sagen, na gut, dann kann er halt nicht anders locken, weil er sich zum Ziel gesetzt hat, jeden Tag 50 Dosen zu machen. Ja, genau. Und naja. Und selbst das ist ja was, wo auch immer gerne drüber sich aufgeregt wird. wenn es da Leute gibt, die gerne 50.000 Dosen zusammenkriegen, ja, lass sie doch einfach machen. Solange sie nichts kaputt machen, lass sie doch Powertrail für Powertrail machen. Ich verstehe gar nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Wenn die in dem Hobby halt die Erfüllung sehen, alles für die Powertrails zu machen, ist so okay. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber nachvollziehbar ist es, weil man ja immer noch sagt, Cashfunde gleich Erfahrung, gleich wichtig und ich kann dir das erklären. Mhm. Und so ist es ja tatsächlich, wenn du als Neuling, wie ich vorhin sagte, auf ein Event kommst und sagst, du, ich habe 83 Funde, oh, ja, setz dich mal woanders hin, oh, ich habe keinen Bock, mich mit dir zu unterhalten. Ja. Mhm. Und deswegen existiert sowas wie, oh, ich muss jetzt hier 2000 Funde, was habe ich letztens gesehen, 5000 Funde innerhalb eines Jahres, das muss man auf den Tag rausrechnen. Ja, ich weiß, wir hatten hier fast welche eingeladen, da hatte ich auch gesehen, dass die so eine Zahl hatten, aber ich habe gesagt, kann Sinn, die haben keine Zeit. Die sitzen hier unten und warten auf die nächste Dose. Ja, hier liegt ja auch keine Dose drumherum, ne? Musst du erst so einen kleinen Power-Trail hier ums Haus legen. Ja, sonst kommen die nicht. Hier unten im Keller. Ja. Jetzt, und dann kommt Bullenherrscher und sagt, das ist keine Cash-Polizei, das sind Cash-Denunzianten. Ja, das ist das zweite Wort, was mich immer fertig macht. Wenn dann einer mal einen Cash, der nicht erlaubt ist, als SBA lockt, dann hat das nicht mit Denunziantentum zu tun, sondern dann gibt er das an die Schiedsrichter und die entscheiden, ob das okay ist oder nicht. Ich mag dieses Denunzianten auch nicht mehr besonders hören, muss ich ehrlich gestehen, weil manche Caches heute finde ich so gut, dass die SBA gelockt werden, weil sorry, die gehen einfach nicht mehr. Also ich glaube, da muss man differenzieren. Also ich finde es einerseits schlecht, was man immer so liest, oh, darf ich da ein NM oder ein NA locken? Natürlich, wenn ich mich persönlich von dem Cache in irgendeiner Weise sehe, da ist irgendwas kaputt, ja, oder der Cache ist nicht da, dann logge ich da ein NA oder ein NM. So habe ich das auch jetzt. NM, genau. Erstmal Need Maintenance, genau. So hat nicht, hier ist ein Cache, den hat irgendeiner gelegt, der liegt weit ab von den Koordinaten. Ja. Die ersten haben nichts gefunden, ich habe ein NM geloggt, dann kam ein weiterer Cacher, der hat gesagt, na, ich habe da mal ein bisschen weiter gesucht, 150 Meter da sind die Koordinaten, hat die Koordinaten aufgegeben. So, passiert nichts. So, also logge ich dann natürlich ein NA nach dem Motto, kümmert sich nicht drum, der weiß nicht, wie es geht. Mhm. Das ist völlig berechtigt. Aber wenn jetzt einer so rumfährt, wir haben ja unten im, wo ist das, im Ruhrgebiet, glaube ich, jemanden, der sagt, ah, da ist ein Wurmboden. Ich mache mal ein Foto und schicke das dann auch noch dem Reviewer. Und der Reviewer macht dann ein NA draus oder archiviert den Cache gleich. Das ist natürlich... Naja, aber es ist aber auch mal ein Tick gesunder Menschenverstand. Natürlich, wegen so einem Scheiß ist das dann natürlich ärgerlich. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Geschichte, warum Barbie und Brüttler aufgehört haben. Ja. Als dann rauskam, ja gut, da muss ich durch den Zaun steigen. Da sind 15 Schilder, die mir eindeutig sagen, da ist sogar der Wachdienst unterwegs. Sorry, der SBA ist in meinen Augen sowas von berechtigt. Und der hat überhaupt nichts mit Denunziantentum zu tun. Was du ja auch nicht vergessen darfst, ich verlasse mich auf die Regeln. Ich fahre vielleicht 50, 60, 70 Kilometer für einen Cache. Deswegen auch hier dieser Tradi 4-4 mit der Kombination, lockt die Leute von weit her. Hm. Und ob die es dann witzig finden, entweder hier so wie hier so einen abgeschlossenen Cache zu finden oder vorm Zaun zu stehen, wo man eindeutig nicht durch darf, das weiß ich nicht. Da vergeht mir dann auch der Humor. Den würde ich dann, ich logge sowieso kein SBA, aber ich würde es dann an Reviewer weitergeben und sagen, guck dir den bitte mal an und sag mir, ob das überhaupt noch vertraut. Also, nee, da hört es dann auf. Den Rohr im Boden gebe ich dir recht. Ja. Also bei diesen Lost Place, wie sie angesprochen hast, da finde ich es auch völlig, da fand ich auch die Reviewer völlig in Ordnung, mal zu sagen, so und so ist das, wir haben das gesehen, schon war dieser ganze Shitstorm, der sich da wieder hochgeschaukelt hat, mit einem Mal abgeflacht. Alle, oh ja, na dann ist es ja tatsächlich so. Ja, das fand ich auch cool, die Antwort. Ja, das fehlt denen aber immer so ein bisschen. Also ich meine, wenn unten irgendeiner ein Rohr am Boden fotografiert und es einem Reviewer schickt, dann muss der das Ding nicht zumachen, weil die Guidelines das behaupten, sondern er kann sich immer noch darauf berufen, auf seine Ausnahmeregelung. Ja. So, und da... Wobei, da redet man von Willkür. Da würde ich sogar im positiven Sinne sagen, Willkür. Natürlich, der hat einen gewissen Handlungsspielraum und er entscheidet für sich, wie er damit umgeht. Damit kann man unzufrieden sein, das ist okay, das kann man auch diskutieren, das finde ich auch okay. Aber was man mal gerade in Kescherkreisen lernen muss, streiten ist gar nichts Schlimmes, aber Worte wie Arschloch, Penner, Idiot gehören jetzt nicht zur Streitkultur. Da haben dann irgendwelche was falsch verstanden. Ja, ist er so. Ja. Spätestens bei der vierten Mail, wenn du in grüne Forum guckst, ist er nur noch ab 18, weil sie anfangen, sich mit Tiernamen zu belegen. Und da frage ich mich immer, muss das immer gleich so ausatmen? Kann man nicht einfach mal ganz normal über sowas diskutieren? Also jetzt viel Vibe schreibt das Entscheidende eigentlich, das hat der Teufel auch schon öfter gesagt, das Zauberwort ist Respekt. Das stimmt. Der fehlt wirklich mehr als oft. Also ich nehme mich da auch gar nicht außen vor. Es passiert mir auch immer wieder, dass ich mal so über die Stränge schlage. Ja, aber ja, also Grünes Forum ist ja ein ganz anderes Thema. Ich war da sehr, sehr aktiv zu Beginn, weil ich dachte, da kannst du echt was bewegen, kannst ein bisschen austauschen. Und irgendwann, ich weiß nicht, was da jetzt unterwegs ist. Also es sind Leute unterwegs, entweder die cachen nicht oder die finden 3 Caches im Jahr und meinen da jetzt, ihre Regel aufzustellen oder... Ja. Die Tweets entwickeln sich auch immer so. Da schreibt einer, seid ihr PM bei Groundspeak? Erste Antwort, was hast du gegen PMs? Ja, ja, und, ja. Aber das Problem ist natürlich, die Dümmsten sind meistens auch die stabil dabei bleiben. Die haben auch so gewisse, wie soll das sagen, so eine Sturheit. Vielleicht liegt das auch mit an der Intelligenz, keine Ahnung. Nee, ernsthaft, bei manchen Foren, das sind immer die gleichen, die da durchziehen und die auch immer wieder das anfangen. Ich habe jetzt schon wieder hier in so einer Wurmstoff-Gruppe verlassen, weil da geht das nur so zu. Ja. Unfassbar. Und auch bei den Cachern sind so 1-2, wo ich bei Facebook gar nicht mehr darauf antworte, weil ich weiß. Also da wird auch so wenig Ziel führen. Ne? Da haukt jeder seine Argumente durch. Ja. Das war, wie war das denn damals? Da ging es auch um gc.com und die Übersetzung ist so scheiße. Mhm. Und ein Riesentweet und wie schlecht das ist und so weiter und so fort. Und irgendwann... Ich natürlich auch mittendrin, habe ich mal geschrieben, dann müssen wir uns mal zusammenschließen und denen helfen. Ja. Ja. Aber da gibt gar keiner was hin, das ist ja das. Nö, ich würde lieber gerne gemeckert, ohne es weiterzugeben. Ja. Aber dann kam eine Mail, hast du das ernst gemeint, dann kannst du gerne hier mitmachen. Mhm. Also es geht schon, dass sie das auch, dass die da auch das lesen. Es aber muss mal einen Anstoß, es muss einer mal die Handbohlen drauflegen. Ja, ja, aber das waren auch nur wieder sind immer die 76 Seiten und 3 vernünftige Antworten. Ja. Ja, und beim Reviewer, das ist halt dann auch so. Die müssen halt einfach ein bisschen in dieser Hinsicht einfach transparenter werden und vielleicht auch mal Respekt dem Owner gegenüber zeigen. Ja, bei denen ist es durch die Menge, glaube ich, auch schwierig. Also die meisten Reviewer, die ich kenne, also bis auf einen, den ich hier, mit dem ich komme, ich gar nicht klar. Ich glaube, wir mögen uns einfach beide nicht, den lassen wir mal außen vor. Aber alle anderen sind für mich nette Leute, mit denen ich wunderbar auskomme. Also ich habe noch mit keinem wirklich Differenzen gehabt. Klar, einen mag man mehr, einen weniger, das ist doch völlig normal. Aber also auch die Willkür habe ich nirgendwo so richtig gespürt. Ich muss auch noch mal dazu sagen, weil Bullenherde schreibt auch gerade Handlungsspielraum ungleich Willkür. Naja, im Prinzip ist das natürlich schon ein bisschen Handlungsspielraum, ist natürlich auch ein Stück weit Willkür, klar. Einfach weil die dann für sich selbst entscheiden können, wie sie es machen. Und vielleicht meint er heute, dieser Cache geht nicht und meint 3 Wochen später, der geht doch bei einem, der vergleichbar ist. Mhm. Ja, das kann man auch Willkür nennen, aber nicht in negativer Hinsicht. Das ist einfach so, kommt auch ein bisschen auf Tagesform an bei Handlungsspielfragen. Geht mir jedenfalls so. Hm. Also ich möchte diesen Reviewer-Job nicht geschenkt haben. Also das ist ja auch das Interessante. Es bewerben sich alle, ich möchte das machen. Fragst du mal genau nach, möchtest du das wirklich machen? Ja, dich anders. Da abends hinsetzen und da durchklicken. Und wenn du mal über die Schulter guckst, was da wirklich für Listings kommen. Wirklich Koordinaten gewürfelt, Rechtschreibfehler. Also ich glaube, die Jungs machen einen guten Job. Ja. Das kommt auch damals zu Die Ausgabe. Leiden auch ganz schön dadurch, was kommt. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Die müssten also viel mehr beratend tätig werden. Also wirklich zu sagen, pass auf, der Cache geht so nicht. Oder ja, stimmt. Was weiß ich, ein Multi hat mindestens 2 Stationen und nicht eine oder muss alles angeben, wie auch immer. Wir haben ja, also da geht's auch wieder los. Der Louis Seifer wollte ja eine Reviewer-Sprechstunde machen. Und hat er gesagt, pass mal auf, wir machen einen Podcast mit dem Reviewer, schickt mir eure Fragen. So. Er hat 0 Mails bekommen. Echt? Der ist jetzt nicht so unbekannt. Also es ist ja nicht so, dass er nur 3 Hörer hätte. Der hat 0 Mails bekommen. Ja, es geht auch einfach nur ums Meckern, weil es betrifft dich jetzt. Ja. Wenn der Reviewer dein Cache, dann bist du natürlich, du hast dir die Mühe gegeben, sage ich mal so. Natürlich. Jetzt mach dir das Ding zu, wegen irgendwas oder macht es nicht auf und du denkst, oh, den könnte ich jetzt. Ja. Und wenn du jetzt, das überträgst du natürlich, am besten gehst du ins Forum und sagst, oh, kann nicht sein, dann findest du natürlich wieder welche, die sagen, oh, das ist ganz schlecht, was du da machst, komm auf unsere Plattform, da hast du die Willkür nicht. Ja, die ist tote Fähre. Und dann fühlst du dich natürlich auch bestärkt. Ja, stimmt. Also ich finde, Wobei da sagt jetzt gerade Lirk, siehe die Tweets von Störtebreaker, da kriegt man ja wirklich viel mit. Ja, mit denen habe ich allerdings ehrlich gesagt auch Nee, Problem ist zu viel gesagt, oder ich nehme das störte Brecker jetzt auch nicht übel oder so, aber ich finde es auch merkwürdig, wenn ein Reviewer solche Sachen raushaut. Ich weiß, er gibt die Namen dazu nicht, das ist schon okay. Und ich weiß auch, dass der Ansatz ist, hoffentlich dadurch lernen noch manche. Aber das stößt mir ehrlich gesagt immer wieder so ein bisschen, nee, negativ ist schon zu viel gesagt, aber ich habe es auch entfolgt, weil das ist mir so ein bisschen... Du meinst, er macht sich lustig. Ja, also ich glaube gar nicht, dass das macht, aber für mich kommt es ab und zu manchmal so rüber. Also ich denke auch, dass das manche so verstehen können. Und da hat man das Gefühl, dass ONA verarscht werden. Und das in großer Menge. Und das ist, ich glaube nicht, dass das sein Ziel ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wirklich damit einfach mal aufzeigen will, hört mal, was wir alles kriegen. Und ich glaube, dass das auch wichtig mal für die Reviewer ist, dass sie sowas auch mal rauslassen dürfen. Aber trotzdem ist das komisch für mich. Also da... Ja, ich hoffe, wir haben auf dem Schiff mal Gelegenheit, drüber uns unterhalten, dass er mir mal sagt, warum. Na, ich glaube, wenn du täglich mit sowas dich auseinandersetzen, dann brauchst du ein Ventil, wo du es mal rauslässt. Mhm. Und das macht er halt in seinen Tweets, ohne den ONA zu nennen. Du weißt ja nicht, ob er den ONA anschreibt und sagt das mal auch. Ja, ja. Da sind die Guidelines, lies es dir nochmal durch, den Absatz. Ja, aber bei manchen Sachen, wenn du jetzt der ONA wärst, wüsstest du genau, dass du gemeint bist. Fändest du das auch witzig? Also ich glaube, die meisten Owner sind da nicht in Twitter. Ja, das weiß ich eben nicht. Das kann ich oder nicht. Folgen ihm nicht. Ja, das kann natürlich sein, ja. Also das, wie gesagt, ich würde ihn gerne, vielleicht kommen wir auf die Gelegenheit, ich weiß nicht. Vielleicht will er auch nicht mit mir sprechen, keine Ahnung. Das ist ja kein direkter Rückschluss zu, um welchen Cacher oder um welchen Cache das geht. Insofern kann man Nein, schon aber das meine ich, wenn du den jetzt, wenn das dein Cache ist und das ist eine bestimmte Formulierung und du folgst ihm und liest das. Ich weiß nicht, ob ich, also wenn mich das betreffen würde, ob ich das so witzig auffassen würde. Ich kann es nicht beurteilen. Also wie gesagt, ich hoffe, er hat mal Zeit oder läuft nicht weg, wenn ich komme oder so. Das wird es da auf der Nordseetaufe zumindest kurz unterhalten können, weil es mich einfach interessiert, was der Ansatz ist. Das würde ich gerne mal wissen. Wir können ja auch, wir haben uns ja drüber unterhalten schon, wir überlegen ja auch eine Reviewer-Fragestunde, die jetzt da der Louis Cypher machen wollte, ob wir die irgendwie vielleicht auch gemeinsam auf die Beine kriegen. Dass wir vielleicht, was weiß ich, Louis noch dazu nehmen oder wir holen uns einen Reviewer oder wir müssen mal Louis Cypher sprechen. Live wäre das, glaube ich, das Beste. Dann können die Leute im Chat direkt fragen. Vorher legt man sich ein paar Fragen schon zurecht. Ich weiß nicht, ob ein Reviewer das mitmacht, keine Ahnung. Es gibt wie bei Cachern gibt es bei Reviewer unterschiedliche Typen. Manchen kommst du klar, mit manchen nicht. Wollte ich gerade sagen, da kommt schon, lade doch mal, stört die ein. Ja, das ist auch unser Gedanke, aber wir wissen noch nicht, ob das alles klappt. Aber ich glaube, da Interesse wäre da. Ja. Und live wäre das auch das Optimale. Störti ist mir, wo ist er mir denn? Achso, der hat ja mal einen Blogpost, da ging es um Powertrails. Da ist er mir hängen geblieben. Hat er geschrieben, es ist nicht das Problem der Reviewer, dass sie es freischalten, sondern der Sucher, die suchen. Ja, hat er vollkommen recht, ja. Oh. Doch, hat er recht. Also du suchst immer das Angebot, was da ist. Als Reviewer hast du auch Möglichkeiten. Du kannst sagen, Cache-Sättigungsdichte, du kannst sagen, hast du... Nee, das ist ja weggenommen worden. Na gut, dann kannst du sagen, hast du die Einverständnis des Grundstückseigentümers, wenn du sowas verhindern möchtest. Also der Spielraum ist gegeben. Ja. Deswegen plädiere ich auch dafür, die Regeln so zu lassen, auch den Reviewern den Spielraum zu lassen, denn die Forderung im grünen Forum ist ja... Ja, aber deswegen, alles einzuschränken. Ich glaube, deswegen passt das schon wieder schön, mal eine Reviewer-Fragestunde zu machen. Ja. Die haben nicht viel Handlungsspielraum. Also auf der Gecko hat ja Stashlab und, ich kann den Namen mir immer nicht merken, von dem, der auch in Koblenz sitzt. Obodapolix. Ja, ich glaube, der ist das. Die beiden standen da ja Frage und Antwort. Und da kam irgendwie für mich schon raus, dass die nicht viel Handlungsspielraum haben. Die kriegen schon relativ genau vorgegeben, Punkt, Punkt, Punkt, das muss stimmen und dann gebt ihr den raus. Fertig. Also deswegen, wie gesagt, da würde so eine Reviewer-Fragestunde, wenn ich den Chat lese, interessiert die das auch. Ja, liebes Vielweib, ich bin ja eigentlich sogar dafür, das mit Louis zusammen zu machen. Wir werden uns auf dem Schiff mal unterhalten. Ach hier, Eulili heißt er, der war das. Ganz sympathischer Typ. Mit seiner Frau war er da und wir hatten danach noch geschnackt und so. Die machen auch diese Koblenz-Geschichte da unten. Groß, dunkelhaarig. Da fragst du mich was, größer. Ich habe mich nicht angeguckt. Nee, ich kann mir sowas immer so, Gesichter gehen echt an mir vorbei. Also ich würde den, wenn ich den sehe, erkenne ich den wieder. Okay. Also habe ich den, ich glaube, auch schon mal gesehen. Wir haben da irgendwo gesessen bei Kaffee und Kuchen. Der war mir super sympathisch. Wir waren nicht überall alle einer Meinung, aber das ist so einer, mit dem muss man auch nicht einer Meinung sein. Also viel Vibe nochmal schreiben, solo ist er nicht, war ja mit seiner Frau da. Ja. Die war genauso nett. Nee, viel Vibe, da hast du wirklich Pech. Obwohl, wenn du dir einen Schubs an der richtigen Stelle gibst. Ja, aber das ist wirklich mal ein interessantes Thema, finde ich. Kannst du auf jeden Fall bringen. Wir haben die nächste Diskussion, Caches, die vergraben sind. Oh, ne, ein Riesenthema. Jedenfalls bei den Meinungsmachern. Ob das bei den meisten Thema ist, die verkaufen. Ja, das ist sowieso die Frage. Aber gut, bei mir, wir leben ja in dieser Internetwelt. Wir können ja nicht alle Cacher Rücksicht nehmen, die uns eh nicht hören. Das ist halt so. Also Louis Seifer, wenn du uns zuhörst, ne? Da würde ich auch echt etwas ansetzen. Also ich habe auch so eine olle Straßenkappe halt irgendwo unter meinen Caches. Und das Ding hätte da eigentlich gar nicht sein dürfen, stimmt. Ja, ist jetzt auch also nochmal aktualisiert. Also genau genommen nach den Guidelines aktuell, ja, darf das Ding da nicht liegen. Gut, jetzt liegt das Ding da, und wenn ich jetzt den Wald nochmal umgrabe, dann um es wieder rauszuholen, schade den Wald auch. Also lass ich es einfach mal liegen, bis es irgendjemand wieso, was stört. Was steht denn da jetzt? Du darfst ihn gar nicht mehr Boden tun? Boden du darfst nicht graben. Ja, du darfst nicht graben, das Loch darfst nicht den Boden irgendwie aufwühlen. Also die Frage ist ja, ob die damit meinen, einen Cache vergraben, also dass sie ihn einbringst, Erde drauf, oder ob die meinen, einen eingegrabenen Cache. Und die sind jetzt nochmal aktualisiert worden, dass du ganz sicher davon ausgehen, du darfst ihn nicht eingraben. Also weder irgendwas in den Boden stecken, noch irgendwas vergraben ging sowieso nicht. Ja. Das heißt, so eine Straßenkappe, wo ich ja hinterher die Sucher nicht graben lasse, ne, die muss ja ganz normal suchen, aber selbst das ist nicht okay. Das finde ich ehrlich gesagt völlig albern. Ja, und wenn ich jetzt meine Favoritenpunkte so durchgehe oder meine Favoritenliste so durchgehe, das ist eine ganze Menge, ne, die Boden eingelassen sind. Ja, aber auch welche mit, oder wo irgendwas im Boden befestigt ist. Ja, klar. So, und da könnte man natürlich sagen, wir meckern immer alle, aber also ich glaube, an Groundspeak so richtig geschrieben und man das Problem geschildert und dass wir das vielleicht mal abändern oder versuchen oder die uns mal ihre Gedankengänge mitteilen, warum das so ist, das hat, ich glaube, auch noch keiner. Ja, das stimmt. Da wäre auch wieder ein Reviewer gar nicht schlecht, wenn er sowas mal gesammelt weitergeben könnte. Die haben ja zumindest eher mal eine Verbindung dahin als einzeln. Oder die einem zumindest sagen können, hör mal, so machst du das. So kommst du am besten an Groundspeak selber mal ran. Also das sehe ich auch so, weil das finde ich jetzt völlig schwachsinnig. Wenn ich da selbst was im Boden einbuddel, was soll denn das? Also, naja, gut. Was hat er? Benebelter? Ich würde die Sättigungsregel wieder aktivieren. Ja. Das ist genauso sicher, wie Filmdosen nicht wasserdicht sind. Das muss ich mal erwähnen heute. Na gut, kommen wir erstmal weiter hier, dass wir so unseren groben Fragebogen trotzdem natürlich mal durchkommen. Das ist ja wie bei Baumgartners Sprung. Ja, die Abhakliste. Frage 63. Wenn du nicht alle beantwortest. Hast du das Sauerstoffventil abgetrennt? Du hast doch nicht gehört, dass Heike abgeschlossen hat vorhin, deswegen... Ja, als ich reinkam, hat er gesagt, du musst in den Keller. Dann dachte ich, oh, oh. Oh, Vielwald will schon zwei Sonderpodcasts haben über Reviewer und Guidelines. Lass uns mal einen erstmal machen. Das Thema hätten wir dann schon von Louis Seifer geklaut und das ist mir schon peinlich genug. Ich klaue nicht gerne Themen bei anderen. Das ist immer... Straßenkappe gleich Vermessungspunkt, Fragezeichen. Ja, naja, nee. Ja, du machst eine richtige Straßenkappe, ne? Ja, also diesen Mini-Hydrantendeckel. Ja. Vermessungspunkt ist aber im Prinzip dasselbe. Der ist ja auch im Boden dann. Ja. Das heißt, die ganzen Shops müssen jetzt aufhören, ihre Vermessungspunkte zu listen. Ja, du kannst ja... Dann bringen sie wieder Nanos, um das auszugleichen. Ja, das ist auch so wieder sowas. Du kannst eigentlich diese Vermessungspunkte eigentlich... Geht's nicht. Ich stöhne ins Mikro. Nee, Vermessungspunkte ist dann ja auch im Prinzip verboten. Du haust das Ding ja im Boden. Ja, du musst... Also alles, wo du den Boden... Ja, vielleicht war das Loch ja schon vorher da. Ich meine, das ist absurd, ey. Es gibt so viele Dellen im Boden... Und Löcher. Ja. Also immer genau eine Dose rein. Also da sehe ich es mir schon eine Straßenkappe. Aber da sehe ich es auch so, wenn das einer meldet, den würde ich dann nicht als Denunzianten, sondern als, jetzt sage ich es wieder, dann heißt das wieder, beschimpfe meine Hörer, aber sorry. Wer sowas als SBA lockt, der ist für mich echt nicht dicht. Der hat das Hobby nicht begriffen. Ja, aber das hat ja noch nichts zu bedeuten. Es kann ja immer noch ein Reviewer dann sagen, pass auf, Ausnahmeregel, weg. Ja, aber wieso meldet man sowas als SBA? Ja, weil das Hobby so groß ist. Du hast heutzutage ja alle dabei und den Blockwart hast du halt auch. Ja? Wenn einer keine T5er mag, dann gibt es garantiert irgendjemanden, der da rumgeht und die Bäume fällt. Ich mag keine T5er. Ja, ich denke, du hast eine Strickleite. Ja, aus Verzweiflung, um den Scheiß wegzukriegen. Also ich habe natürlich massig T5er. Vor allen Dingen im Winter finde ich das immer gut, wenn der See zugefroren ist. Ja, okay. Ja, das kann ich verstehen. Fahre ich an die komischsten Stellen im Hafen und laufe über zugefrorene Seen. Also machst du auch Kletterkisches? Oder? Nee. Ich weiß nicht, ob ich Höhenangst habe. Ich würde es eigentlich mal machen, aber es reizt mich eigentlich jetzt momentan nichts. Könnte ich mit der Strickleiter da Ja. Krümel wiegt ja nicht so viel, hängen wir da ran und dann kann ich schon schreiben. Gegengewicht. Nee, also ich weiß auch nicht, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, aber das ist mehr so das Gesamterlebnis. Wir gehen dann ja mit Marco und Team Spikeman und dann mit unserem Rolli-Koffer und Pfeil und Bogen an den Wald und dann bekriechen wir die Bäume. Die Leute gucken echt schon immer irritiert, wenn wir kommen. Also wir haben noch gar nicht ausgepackt, da gucken die schon irritiert, weil die denken, wir wollen irgendwie Wildschweine jagen oder so. Und das macht dann Spaß. Das ist dann aber echt so mehr so dieses Gesamtkonzept. Okay. Der Baum selber. Letztes Mal haben wir 15 Meter, ne? Das war auch das Höchste, was wir schaffen. Und das war auch schon grenzwertig dann. Viel mehr können wir nicht. Ich lock die Caches immer von unten. Ich sag, ja, ist ja auch modern. Ich war ja in der Nähe, ich habe ihn gesehen. Und jetzt die Unterschrift. Also man soll ja auch nicht Korinthenkackeriger sein erstmal. Ne? War ein Aufkleber und der ist zufällig rausgefallen. Ja. So einfach ist das. Oder legst unten einfach eine neue Dose hin. Genau. Keine Dose da und eine neue Dose hinlegen. Wobei, da fällt mir ein, T5er. Wie würdest du denn loggen? Wir haben, wie heißt das Ding? Wo ist das mit den Wohnwagen in der Elbe hier? Wie heißt das Ding? Krautsand? Ist das Krautsand? Bei deiner Mühle da? Ja, nee, ja. Naja, welche auch immer. Eine Insel, Insel in der Elbe. Und da liegen 5-6 Tradis drauf. Alle als T5, weil du auf die Insel musst. Mit einem Boot. Ja, da fährt ein Boot rüber, eine Fähre. Also so. Fähre ist jetzt übertrieben. Da fährt so ein Bootsfreak rüber, da können 8 Leute rein. Aber der fährt Linie. Ja, das ist jetzt für dich doch als T5 Listen, du brauchst ja Spezialequipment. Also der fährt ist eine Fähre, oder? Ja, du zahlst 1,80 oder was? Und ja. Dann fährst du mit so einem kleinen Boot, da passen 10 Leute rein, fährt er dich rüber und dann alle Stunde. Egal, für die Statistik. Ja, aber ist das wirklich die 5? Naja, das ist natürlich nicht die 5 eigentlich. Ja? Wenn eine Brücke rüber geht, ist es genau das Gleiche. Ja, bisher war es einer. Also jahrelang lag da ein Cache von Supermarkt, den ich adoptiert und übernommen habe. Ach, der höchste Europas. Europas höchster, genau. Und der liegt da seit 2006 oder so. Und ja. Das war halt alles toll bis zum letzten Frühjahr. Ja, kam plötzlich so Pop 5 Nachbar-Caches auf einen Schlag. Naja, gut. Jetzt wird er natürlich in Masse gelockt, ne? Vorher hat ihn keiner angefasst. Mhm. Weil man muss ja mit der Fähre rüber und für bloß einen Ollen Tradi macht das ja keiner. Ja. Ja, und jetzt, wo da eben 6 Dinger plus noch, glaube ich, ein Mystery liegen. Ja, ein Mystery noch dazu. Klar, jetzt ist natürlich jedes Wochenende da was los. Also mich stört es auch nicht, interessiert mich nur mal, wie das andere sehen. Also ich fand T5 irgendwie. Ja, aber siehst du, es ist dann nur für die Statistik, ne? Ja. Juhu, geil, so viel T5 war in der kurzen Zeit, geil. Wobei Team Spikeman recht hat, der schreibt gerade, da gab es auch T5 Bauernfrühstück, das stimmt. Ich habe mir ein Bauernfrühstück bestellt. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass da mehr Speck als Bratkartoffeln auf dem Teller war. Und zwar auf einem großen Teller. Da muss ich hin. Ja? Wenn du Speck machst, echt, also ernsthaft, ein Riesenteller Bratkartoffeln? Ja. Und genauso viel Speck wie Bratkartoffeln, wirklich, also unglaublich. Das Schwein musste weg, oder so? Das Gefühl hatte ich auch, also das muss ein großes Schwein gewesen sein. Juhu, der Heckenländer gibt einen aus. Paula, Cäsar, 3, Gustav, 0, Kaufmann. Was ist das denn? Ach, das ist wieder dieses Cover, ja, da habe ich keine Ahnung von. Welche Internetseiten außer GC.com besuchst du denn noch so regelmäßig? Also Foren, Blogs, Facebook, was weiß ich nicht. Also zum Thema Cash natürlich, sonst wird es ein bisschen viel. Wo bin ich denn eigentlich noch? Na klar, bin ich bei Facebook. Blogs lese ich mir immer über diesen RSS, ob mich das interessiert oder nicht. Mal durch, aber so regelmäßig bin ich eigentlich nirgendwo mehr. Am Anfang habe ich natürlich regelmäßig Podcasts gehört. Ja, wie jetzt unseren hörst du ja auch regelmäßig. Ja, dann euer ist natürlich der Beste. Oh. Das ist natürlich der, den ich auch nur höre. Ja, und wöchentlich zweimal. Nein, also ich habe mir die Dosenfischer angehört. Die haben aber dann auch so eine schöne Statistik, über was die so alles reden. Mhm, ja. Und und je nachdem, ob mich da ein Thema interessiert oder nicht, höre ich da hin oder nicht. Dann bin ich durch diverse Podcasts durchgegangen. Aber letztendlich, ja. So richtig interessiert mich eigentlich das, was in meiner Umgebung ist. Ja, bist du jetzt natürlich hier der Einzige, und deswegen höre ich dich. Nee, ich bin nicht der Einzige, wir sind viele, muss ich ja zugeben. Also erstaunlicherweise im Norden ganz schön viele. Kennst du diese Seite, wo die ganzen Podcasts drauf sind? Also Süffel hat ja im Grünen Forum so eine Übersicht über alle Podcasts, ja. Geocaching. Ja. Und Zwischenmahlzeit hat, glaube ich, genau, Zwischenmahlzeit ist das. Der hat auf seiner Seite das grafisch dargestellt auf einer Google Maps Karte. Echt cool gemacht. Okay. Und hier oben sind wir wirklich fast in der Überzahl, also sehr viele. Also ja, von der Regelmäßigkeit. Auch vielleicht mit her, regionalen ja. Touch. Ja, Regelmäßigkeit ist ein anderes Thema. Ob mich das, was da erzählt wird, auch irgendwie ein bisschen interessiert. Ja, okay. Ich weiß schon, was du meinst. Mal höflich ausgetragen. Also was im Moment tatsächlich fehlt in meinen Augen, ich habe dir zuletzt nicht mehr unbedingt gehört, aber trotzdem, was einfach fehlt, ist von der Art und Weise her sind die Dosenfischer, weil es im Moment keinen richtigen News-Podcast gibt. Mhm. Ich fand die immer ganz praktisch, um so in einer Sendung mitzukriegen, was das Neue ist in der Szene. Selbst, also ich mag sie ja, aber selbst wenn man sie nicht mögen würde, würde man trotzdem, zack, so genau so eine Zusammenfassung vom Monat, hätte ich fast gesagt, kriegen. Das war ja sogar wöchentlich, aber wenn man da regelmäßig reingehört hat, hat man alles mitgekriegt. Das fand ich immer nicht schlecht. Ja, das fand ich auch. Ich habe mich nur mal gefragt, wie weit cachen die denn noch? Das ist immer so, wie nah sind die am Thema? Das ist immer die Frage. Die Zuschauer haben die Links oder die Rubriken reingeliefert. Da sah jetzt nichts zu. Die haben sich damit auseinandergesetzt, aber wie weit ist das dann noch? Ich habe mir zum Beispiel immer angehört, die Doppel-O-Agenten. Doppel-O-Agenten, Das fand ich großartig. Bis auf die letzten Podcasts. Ja. Habe ich dann irgendwie nicht mehr verstanden. Also der Hafengeburtstag war der Teil, wo ich aufgehört habe, ja. Ja, da setzen sich zwei hin und reden über ihr Essen, während sie essen. Das fand ich dann irgendwie, da hätte ich mir auch alles andere anhören können. Also, aber die davor fand ich großartig. Ja. Also geht mir wie dir. Es war auch bei den Dosenfischern so, dass deswegen habe ich sie ehrlich gesagt zum Schluss nicht mehr so gehört, weil es mir, ja, ich hatte auch das Gefühl, dass nicht mehr so viel gecasht wird. Aber ich will da vorsichtig sein, da waren sie, als ich das mal angesprochen habe, nicht so amüsiert. Nee. Aber ich fand es trotzdem, sie haben es selbst dann noch, aber man hat die Infos trotzdem gekriegt. Also selbst unabhängig davon, ob sie es so beurteilen wie einer, der viel casht, das ist ja eine andere Geschichte. Aber sie haben es ja auch sehr ohne, oder die Beurteilung war ein kleiner Teil bei ihnen. Es war ja mehr so eine News-Sendung. Richtig, aber das, die spielten perfekt zusammen. Das war es auch so ein bisschen. Mhm, genau. Deswegen, also da fehlt, da ist im Moment so eine Lücke entstanden, da wo keiner reingeht. Also ich würde es auch nicht machen, weil ich gehe davon aus, die kommen irgendwann wieder und dann ist das wieder alles gut. Die haben uns 5 Jahre wirklich gut versorgt. Jetzt können wir auch mal 5 Monate warten zur Not. So. Wo waren wir denn? Hast du denn schon mal Probleme wegen Cashen gehabt mit Jägern, Förstern, Polizei? Ich treffe öfters mal Unwissende, sag ich mal. Ach, so. Ein Bullen triffst du ja mal, ja. Ein Bullen treffe ich mal. Ja, ich hatte Polizeikontakt. Oh, das war, waren wir in einer Gruppe unterwegs. Also wir haben ja vorhin erklärt, mit deinem Mutter machen wir immer so schöne Touren und wer ist denn da alles dabei? Da ist Dr. Leit dabei, Bullenherde, Carsten, MB, Halfor, Maurer und Co. Also alle so, die so aus der Ecke kommen. Mhm. Und da hatten wir einen Nachtcache gemacht, der war bei Hannover. Da liefst du um so einen, so einen Baggersee rum, wo sie Sand abgebaut haben. Mhm. Ja, und als wir auf der anderen Seite so waren, dachten wir, Mensch, guck mal da hinten, da fahren welche mit dem Fahrrad. So zwei so Lichtpunkte, die sie so schnell näherten. Boah, ist ja auch ganz BMXer, na super. Und da waren wir in der Station, da war das Polizei, die angerannt kamen. Also sie sind um diesen ganzen Baggersee gerannt, in einem Mordstempo, nachts mit den Leuchten. Weil an sich ein Anwohner da irgendwie dachte, wo wir, was klauen da irgendwas oder machen da irgendwas. Das war aber ein ganz interessantes Gespräch, weil die kannten auch Geocachen und waren eigentlich ganz nett, Personalien kurz aufgenommen, was sie so halt immer machen. Ja, und letztens hat es mich erwischt bei Mistvieh, seinem Supercenter oder nee, ich bin noch nicht Mikro 2 oder wie auch immer, der bei Real auf dem Parkplatz liegt. Ach, ja, Nacht, ja. Ich dachte, oh, jetzt hat er da wieder so ein Cache hingelegt. Also ich mag eigentlich keine Stadtcache, ich bin totaler Waldcache, ich mag die Menschen nicht. So, ja, dann habe ich gesagt, okay, wann fährst du da hin? Sonntag, abends und es hat geregnet. Also Sonntag, 22 Uhr, ich kam gerade aus Schwerin zurück. Schnell da rangefahren, es hat geregnet, packt die Dose aus, Locke, Polizei. Was machen Sie hier? Oh. Die waren aber auch ganz nett. Also, ja, mittlerweile hat sich aber auch bei denen umgesprochen. Ganz klar. Ja, die kannten das so, ach, hier liegt einer, und ich denke, in solchen Dingen offen spielen, sagen, ich geocache. Ja. Also natürlich, wenn du mit 1,5 Promille auf dem Dach sitzt, vielleicht nicht. Ja. Auch beim Lost Place, aber dann geht das eigentlich. Also beim anderen normalen Menschen würde ich jetzt nicht unbedingt auf Nase binden. Da sage ich dann einfach, also entweder gebe ich eine Falscherklärung oder ich sage einfach mal, sorry, das geht überhaupt nichts an. Also so hart bist du. Ohne unhöflich zu werden, aber wirklich, also mit höflichen Worten, ja, sorry, aber das geht Sie nichts an, was ich hier mache. Und dann gehen die meisten ganz alleine, wenn man das nett sagt. Da okay. gibt es gar kein großes Gepöbel, das funktioniert tatsächlich. Wenn die Polizei kommt, würde ich nicht mehr diskutieren, da tue ich auch nicht, als wenn ich irgendwas anderes mache. Bin ich der bescheuert oder was? Also, sorry, da werden manche angemacht, weil sie auf Lost Place zugegeben haben, sie gecached haben. Habt ihr gut gemacht. Also bei der Polizei fängt man nicht noch mit solchen Späßereien an, weißt du? Nachher kommt das doch raus, da kann dir da ganz schnell mal ein Strick von gedreht werden. Also, das ist immer die Frage, wie du es machst. Wenn du natürlich jetzt betrunken auf ein Lost Place gehst, auf dem Dach rumläufst, mitten in der Innenstadt. Dann hoffe ich, dass du runterfällst. Und dich sieht dann die Polizei und deswegen kommt die Polizei zu dir hin und dann sagst du, ich geocache hier und hole hier meine Fahne raus und winke doch mal. Die hast du vorher schon alle. Dann ist es blöd, ja? Du kannst natürlich auch sagen, was weiß ich, ich fotografiere oder, also auf Lost Place, da rennen 20 Millionen Leute rum, ja. Die da viel verbotenere Sachen machen als Naja, als wir. Es kommt auf den Lost Place an. Da muss man halt von Fall zu Fall entscheiden. Ich weiß hier gar nicht, irgendwo hier in Hamburg, ich glaube, den wollen sie schon wieder neu bedosen und wundern sich, dass der ewig weg ist. Irgendwie hat einer den, glaube ich, jetzt neu bedost und der Final war schon zweimal weg, bevor der überhaupt gefunden war. Okay. Aber sie wollen es trotzdem weiter versuchen, wo ich dann mir auch, also das ist irgendein Einkaufszentrum hier in Hamburg, so 2-3 Stockwerke nur hoch. Mhm. Und die erste Version jedenfalls, die da drin lag, die habe ich mit Pixel damals gemacht. Das funktioniert, das noch offen ist oder nicht? Nee, das ist zu komplett. So. Und du musst dir am Briefkasten Schlüssel holen und dann da reingehen und wieder hinter dir abschließen. Dann bist du allein im Gebäude. Wenn dann da die Polizei kommt, wird es relativ schwierig sein zu sagen, ich fotografiere hier den Schlüssel, der lag da zufällig, habe ich halt wieder abgeschlossen hinter mir. Wird schwierig werden. Also. Ja, du kannst natürlich immer noch sagen, ich bin... was weiß ich, an Bauwerten interessiert. Ja, und den Schlüssel habe ich zufällig da unten, der steckte. Ja. Also eigentlich müsste man SBA loggen. Ich fand das so genial bei diesem, von wem ist er denn? Ist er von Honesia oder so? Dieses, die Luke im Boden. Von dem kenne ich tatsächlich gar keinen. Der zugeschweißt wurde. Oh. Und dann, und weil wir total überrannt sind, da habe ich mir mal das Listing angeschaut. Mhm. Da sind so viele Fotos von dieser Luke, die du auch in der Google-Suche einfach so findest. Das hat schon überhaupt nichts mehr von Lost Place. Das ist einfach nur noch ein Place. Also hier in Lüneburg gab es doch, wie hieß denn das Ding unten in dieser Färbekammer da? Der war von Cosmic Bob. Das war so ein Bunker und unten waren so große Farbkessel drin. Der ist mittlerweile gesprengt. War der von Cosmic Bob? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Da musstest du doch auch durch so eine Luke am Anfang. Die wurde immer zugeschweißt und eine Woche später war sie wieder ausgeflext. Das war wirklich so wöchentlich zugeschweißt, ausgeflext. Geil. Mittlerweile gibt's das Ding nicht mehr. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie der hieß. Aber der war auch grandios. Der war von Cosmic Bob. Das weiß ich deswegen, weil wir Station 2 so gar nichts gefunden haben und ihn dann einfach mal angerufen haben. Und irgendwo in Bayern im Auto dann erwischt haben. Ja. Was Bullenherde schreibt, ist schon... Polizei belügen ist ziemlich dumm. Die werden jeden Tag belogen. Ja. Die merken das ziemlich genau, das glaube ich. Wobei, mein erster Lost Place, das war, würde heute gar nicht mal unter Lost Place durchlaufen, das war dieser A1 Notlandeflugplatz Sittensen. Mhm. Fand ich total spannend. War auch einfach nur ein Mikro da angebracht. Das ist praktisch eine. Ja, wollte gerade sagen, das sagt mir auch was. Ist ein Parkplatz und der wurde für Kriegszeiten irgendwie so gebaut, dass alles auf Rollen und du kannst da Flugzeuge parken, kannst alles wegrollen. Total spannend. Also es gibt auch solche Lost Places. Also Lost Place muss nicht. Dato illegal sein. Kann, muss. Kann, genau. Aber wie gesagt, heute, so sehr ich Lost Places gemocht habe, eher dafür, die macht die irgendwo und nicht bei GC.com. Die passen da einfach nicht mehr hin. Einfach, das ist in dem Moment kein Lost Place mehr. Das ist einfach so. Ja, also ich war früher schon auf Lost Place, ohne dass ich wusste, dass da ein Geocache lag. Liegt vielleicht auch keiner, aber auch faszinierend. Ja, Endeffekt renne ich da auch nur rum, fotografiere, guck mir alles an. Und bin froh, ein Team zu haben, die Dosen suchen. Ja, genau. Aber heute gehen die alle hin und sehen von dem Lost Place gar nichts mehr. Dann liest du das nochmal durch. Oh, Power Tour im Osten, 7 Lost Places von Indonesien gemacht. Ja, wie fandet ihr die Station? Ja, gesehen haben wir nichts. Wir mussten ja zusehen, dass wir durchkommen. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich war da auf der anderen Seite. Genau, da frage ich mich immer, was braucht ihr die doch nicht machen? Ich will doch den Lost Place kennenlernen und nicht. Ja. Ja, na gut, aber das hat auch sowas. Ich glaube, das ist der Reiz des Verbotenen. Wenn ein Lost Place, wenn du den listest und nennst ihn nicht Lost Place, machst dann vielleicht noch ein Mystery drauf vor und so ein ein Listing nach meinem ersten Cache. Aber meinst du, Reiz des Verbotenen? Ich habe immer das Gefühl, die Leute sind alle so abgebrüht, das ist es gar nicht mehr. Das ist der Reiz, auf dem nächsten Event zu erzählen, yo, ich habe 7 und die Caches an einem Wochenende gemacht. Wir haben, die locken ja auch noch mit Uhrzeit meistens. In einer Stunde waren wir durch, dann lockt der nächste in 45 Minuten. Also wir hatten bei uns in Bendesdorf, gab es irgendwie so eine kleine Siedlung im Wald, Villa im Wald, ich weiß genau, wie es hieß. Die wurde relativ wenig gefunden, bis Villa im Wald, Klammer auf, LPC, Klammer zu. Ja, dann kommen sie alle, ne? Ja. Ich lese das übrigens gerade, weil das ist wichtig auch für die Konserve. Welchen ich meinte, war House of Hades oder Houses of Hades. Salpeter-Tanks war das, lese ich hier gerade. Und ich habe gerade mal nach 7 Grad gegoogelt. Ich kann den GC-Code ja mal eben noch nennen. 7 Grad, genau, das war. Bin dann ins Forum dazu, in die Grünen Holle. Und da ist hat jemand eine Sammlung gemacht aus den ganzen Logfotos, welche Gruppen da so unterwegs waren. Die mit der Fahne? Die war da auch. Die sind ja so durch den Ort. Ja, das war in dem Fred auch zu sehen, aber die Fahne war ja nicht von dem Cache. Aber ich staune gerade, was für Gruppengrößen da durchgehen. Ich meine, ich gehe auch gerne in einer kleinen Gruppe, darunter verstehe ich so 3 bis maximal 5 Leute zu einem Lost Place. 5 ist auch maximal. Ja, 5 ist, finde ich auch, maximal. Aber in der Gruppengröße macht das noch richtig Spaß, finde ich, für meinen Geschmack. Aber 5 ist auch Maximum. Und hier sind ja ein Dutzend Cache auf einmal. Bei so einem Lost Place? Das kannst du aber auch gleich für Nachtcaches genauso nehmen. Also 3 bis 5 ist die Gruppe und danach wird es einfach... Die Letzten kriegen gar nichts mehr mit. Nö. Außerdem bei so viel Licht im Wald. Ja. Der vorne sucht die Reflektoren. Das ist ja auch ein bisschen eine Suche. Du freust dich. Ja. Ja, sehe ich auch so. Nee. Aber da sind wir alte Schule. Wir wollen ja nichts Negatives. Oldschool sind wir. Oldschool. Oh mein. Wobei, es gibt ja auch Leute. Ich glaube, Cosmic Bob ist so jemand, der macht so ein Ding mal alleine. Ja, wäre noch viel schlimmer, schlimmer in Anführungszeichen, wer das noch viel exzessiver betreibt, ist ja hier Cosmic Bob. Und wie heißt der andere aus Lüdeburg? Mensch, wie heißt er? Der war bei uns ja auch schon zu Gast. Ich vergesse. MB. Nein. Hier, klar. So ein bisschen verrückt ist er. Wikiewicz, genau. Der macht ja, der hat ja den Osteroschen oder alleine gemacht. Ja. Also da war er ganz verwundert, dass wir so überrascht waren. Also ich weiß, da haben einige ihren Kopf gefasst und gesagt, nee, hätte ich mir nicht zugetraut. Also den alleine zu machen, war schon reife Leistung. Aber so ein bisschen verrückt ist er ja auch. Also war super sympathisch, aber ich glaube, gute Owner, ne? Die haben alle so einen Lütten an der Klatsche. Jetzt gar nicht mal negativ gemeint, sondern die haben echt Eigenarten. Also das scheint zusammenzugehören irgendwie. Ja, Wikiewicz geht auch nicht mehr allein los. Nee, das ist richtig, aber der hat halt viel so gemacht. Ich mochte auch seine Caches, wobei die immer grenzwertig waren. Also die hätten eigentlich alle in SBA kriegen müssen fast. Also Keuler bei Nacht oder so oder irgendwie an der Leiter hoch im Flutlicht auf ein nicht ganz festes Dach. Also sorry, ich habe es gerne gemacht, es hat riesen Spaß gemacht, aber so ein Ding könntest du heute nicht mehr listen. Ja, jedenfalls nicht auf der Plattform. Aber generell ist war der grenzwertig. Der war, ich meine, ich habe ihn nicht gemacht, aber... Die waren aber von ihm alle. Auch dieses Ding in der Klinik, wo ich durch das Kellerfenster... Also, sorry, aber das ist ein Buch gewesen und nichts anderes. Das Kellerfenster war zufällig offen. Ja, welche? Das Neue oder das Alte? Wie, hat da schon wieder einer gelegt? Nee, nicht von ihm. Es gibt ja. Ach so, nee, dieses Alte damals, wo du in dieses Gebäude kamst, wo dann noch drinnen, der war ja noch so mit Hirschköpfen an der Wand und so. Das war ja, ich weiß gar nicht, wie die Klinik hieß. Ich glaube, mittlerweile ist die auch abgerissen, deswegen kann ich da so locker drüber reden. Okay. Oder also, ich fand seine immer klasse. Also, mir haben die riesen Spaß gemacht. Schizophrenie, genau. Also, mir machen solche Dinger immer so Spaß, wenn die eine Story haben. Ja, also, ja. Und das ist ja gerade so. Ein Nachtcache oder ein Lost Place hat dann meistens immer eine Story. Hast du mit seinem Telefon den auch gemacht? Ja. Ach, herrlich. Ja, finde ich auch. So ein Telefon hat der auch bei der Spur zum Gegenmu verbaut. Daher kenne ich dieses. Einfach fantastisch, ja. Also sind also natürlich mehrere gute Owner dabei. Story ist sowieso, ich habe immer gesagt, Hartwig Sebatscha und Osteroschno waren für mich immer auf einer Ebene. Die waren zwar völlig unterschiedlich, aber von der Qualität her auf ähnlicher Ebene. Und mir hat immer der Hartwig Sebatscha einen Tick besser gefallen, weil der eine Geschichte hatte. Und der Osteroschno war einfach ein technisch anspruchsvoller, aber eben rein technischer Cash-Show. Also da fehlte mir einfach das letzte bisschen. Das fand ich immer dann geil bei Hartwig Sebatscha, wobei der auch nur gut war, wenn alles funktionierte. Das also viele fanden den gar nicht so toll. Funktionierte, ich glaube, eine Station nicht. Aber das ist ja auch so. Du gehst da hin, du siehst einen Cash, ich glaube, JR849 ja, hat ja. das irgendwann mal geschrieben. Du siehst da die Favoritenpunkte, denkst, oh, der muss so bombastisch sein. Dann gehst du da hin, dann ist es mit vielleicht viel zu hohen Erwartungen. Dann ist es vielleicht ein Retro-Cache. Mhm. Ja? Also ich meine, ich kann heute einen Cache legen, da blinkt alles mit reaktiven Lichtern und es ist voll cool. Ich kann es aber auch lassen, eine Story verbauen und was weiß ich, ja ein bisschen ein paar Bastelarbeiten machen. Jetzt ist die Frage. Jetzt sagen viele, oh ja, na, viel zu hoch bewertet, bringt ja überhaupt nichts. Ja. Aber ist es das wirklich? Da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen selber norden und sagen, was ist denn die Mehrzahl der Caches, die ich finde? Das sind eigentlich Filmdosen, ja. die irgendwo am Schild hängen. Ja. Ja. Ja. Und dafür hat er jetzt schon wieder einen Favoritenpunkt verdient. Also ich finde es. Die Favoritenpunkte werden auch ein bisschen inflationär vergeben zum Teil. Also manche Caches frage ich mich schon, wofür die einkriegen. Ich finde, Elektronik hat mich eine Zeit lang, fand ich auch ganz witzig, als die ersten so kamen. Also Hartwig Sebastian ist ja nur ein Paradebeispiel gewesen. Aber das hat mich auch ziemlich schnell wieder gelangweilt, weil sich das zu schnell wiederholte und dann ging oft einfach irgendwas nicht. Das ist das, was hauptsächlich das Problem ist, dass einfach viel nicht geht. Und ich habe auch keine Lust, einen neuen Voltblock mitzubringen. Sorry, aber es ist einfach so. Und ich fand manche mechanischen Sachen, so wie Myst, wie sie dann baut. Mhm. Also hast du magnetischen Nordpol gemacht? Ja. Ja, das ist ja. Also alleine diesem einen Schild, du weißt vermutlich schon, wo man sowas ran machen muss. Ja. Das ist ja wohl vom anderen Stern oder was. Das funktioniert immer, das ist geil, das macht Laune. So finde ich viel besser im Prinzip. Ja, es gibt so, oder hast du schon mal gemacht, Mündner Wassermühle? Nee, sagt mir nichts. Das ist von Rolf und eine Zahl dahinter, 3948, glaube ich. Mhm. Das ist für mich ein perfekter Cache. Weißt du, du bist da an einer Wassermühle. Ja. Und dann hat er auch noch so eine geniale Station da reingebastelt. Mhm. Alles mechanisch. Toll. Ja, es ist einfach toll. Es gibt natürlich hier, also ich fahre viel durch Deutschland, aufgrund Cache da auch immer, treffe andere Cacher. Ja. Ich muss echt sagen, wir sind hier verwöhnt. Wenn ich jetzt in meinen Umkreis gucke, was ist, allein letztens hatte ich ein Mystery gemacht von Heidschnucke. Also top. Mhm. Für mich top. Andere mögen das vielleicht anders sehen, wie sie den Final da gebaut hat. Oder im Winzen, da rennt Lua rum und Piglocke, wie auch immer. Ja, Bullenherde. Hamburg Mist. Ja, in Winzen allein der Agent da, dieser Agenten. Agent Schmidt, ja. Das ist ja wohl das Coolste. Aber auch Hamburg. Ich finde immer, du brauchst immer einen so einen Leuchtpunkt. Ja, also für Hamburg ist es Mistvieh. Unten in Baden-Württemberg ist es DGUMG. Und bei Worms sind es die Helden. Im Östlichen macht es viel Uppigurs. Und wenn du einen so hast, dann hast du relativ wenig schlechte Caches. Also die hast du natürlich auch. Ja. Aber du hast relativ eine hohe Anzahl, die sagen, oh Mensch, versuchen wir jetzt mal ein bisschen was zu basteln. In Hamburg hier gibt es ja auch jetzt wieder einen, der, ich glaube... Ach, der mit dem. Oh. Wie heißt denn der Ona? Nicht, also es gibt ja einmal Hasemal, hä? Das ist nicht schlecht. Nee, der ist hier aus Neurumsdorf. Ja, nee, Neurumsdorf kommt ja nicht. Naja, aber hier aus dieser Ecke. Gibt es den anderen echt, Wimmelbox, hat der gemacht. Genau, die Wimmelbox. Ach, was ein geiler Cache. Ich weiß die GEC-Nummer jetzt nicht, Jungs, aber wenn ihr nach Hamburg kommt, sucht nach Wimmelbox. Ja. Der ist jetzt gar nicht so heraus, aber der ist schon cool. Ja, und der Ona, also ich, fantastisch. Deswegen muss man vielleicht auch mal ein bisschen erweitern. Hamburg, oh Mist, ich muss die alle machen. Tolle Caches, wenn man statt cachen mag. Aber es gibt viel darum noch. Ich wollte gerade sagen, also Mystery weiß ich, dass das auch so einen Riesenhype immer gibt. Ich muss immer gestehen, sorry, den magnetischen Nordpol fand ich riesengeil. Alle seine anderen Caches sind weit über jedem Durchschnitt, aber nicht meine. Ich mache die gerne und die machen mir auch Spaß, aber die reißen mich nicht so weg wie die meisten Logs. Weil einfach, bei Mystery ist eher die Variante, ja, du kommst hin, du siehst relativ schnell, wo der Cache ist, und staunst dann übers Bauwerk. Ja. Das ist für mich aber eben nicht, ich habe viel lieber, wenn ich entweder ein tolles Versteck, also erstmal lange suchen muss, obwohl es eigentlich vor meinen Augen ist, oder ich muss lange wandern und finde dann was. Also ich gehe da immer weg, bestaune, was er da gebaut hat, weil das sind ja einmalige Sachen. Aber die Cache-Seite von mir ist nicht so richtig beglückt. Ohne das jetzt, also wie gesagt, das ist natürlich weit über jedem anderen Cache, das ist gar keine Frage. Also das Problem ist ja, kritisier mal, ohne dass die Leute mal gleich meinen, du würdest das schlecht machen. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen, ich will das nur ein bisschen relativieren. Also das ist nicht jedermanns Sache, solche Caches. Also zum Beispiel der mit dem, wie heißt der, Voss Margarine? Ja, genau. Den finden alle großartig. Ja, ich kenne auch genug, die da nicht so... Der Stetzel guckte so weit raus. Ja, eben. Mach den mal im Hauptberufsverkehr 17 Uhr. Haben wir gemacht. Ja, genau. Also der Benebelte hatte auch manchmal, hatte den Zirkel. Das war ein Multi da oben, fand ich perfekt angelegt, toll gemacht, hat sich Gedanken gemacht. Super. Mhm. Also es ist, vielleicht muss man es tatsächlich relativieren, einfach mal sagen, es ist auch nicht nur Location, sondern auch die ist ja auch Geschmackssache. Der eine mag das, der andere. Gott sei Dank ist es ja beim Cachen so. Ja. Das unterschätzen, glaube ich, die meisten. Das, was viel Vibe sagt, bringt unser Gerede, glaube ich, echt einfach mit einem Satz wieder so aufs Richtige. Jammern auf hohem Niveau. Ja. Absolut. Ja, das will ich also sagen. Es gibt Gegenden, da fährst du hin, da machst du dein, mache ich mein iPad auf, guck mir die Caches an, wenn ich sie nicht auf dem Pocket Query habe. Ja. Und dann denke ich einfach nur, ja, solche Gegenden gibt es. Ja. Dann musst du in dieser Ding umgehen, wo du sagtest, den habe ich, durfte ich auch ein paar mitmachen, als ich die Schlemmercacher besucht habe. Es ist ja nochmal Müstvieh sozusagen mit der Sahnehaube oben drauf. Ja, da freue ich mich. Also ich habe schon ein paar gemacht. Sagt Gerald jetzt aber auch selber. Nicht, dass jetzt einer denkt, ich will Müstvieh schlecht machen, sondern das sagt Gerald selber. Das ist noch so mal einen oben drauf, praktisch auch so einen kleinen. Nicht viel, aber einen kleinen. So. Bei Gerald macht das Klack und da geht was auf und bei den Gummi macht das pfsch. Und geht dann auf. Mit Rauch. Genau. Noch mal kurz zur Wimmelbox. Das ist Gustav Cäsar 3, Julius Nordpol Dora Emil. Von VUJHH. Von dem Owner solltet ihr auch die anderen Boxen in der Gegend mal angucken. Ja, genau. Da habe ich neulich mit den anderen Kollegen von der Dienstagsrunde mal 3, 4, 5 in Folge gemacht. Eher zufällig, weil wir in der Gegend unterwegs waren. Und das ist schon echt klasse. Macht Spaß. Das sind schöne Spielereien. Wenn also ich auch keine Wunderwerke, da geht kein Feuerwerk los, wenn man jetzt die Dose aufmacht, aber muss ja auch klasse. Nicht. Muss ja auch nicht. Überraschend muss es sein. Ich finde das auch gar nicht so wichtig, dass dann Feuerwerk losgeht. Hauptsache, ich stehe davor und sage, boah, dann war das schon. Ich sehe gerade, unser Chat ist ja wieder fleißig dabei. Bisschen tut mir der Interceptor leid, der so schnell kann er gar nicht schreiben, glaube ich, wie wir heute Caches durchgehen. Das war nicht normal. Was ich gerade lese, was mir auch nochmal wichtig ist, nämlich bevor das jetzt wieder weggescrollt wird, die Idee war in Kassel geklaut, sagt der Benebelte. Mir ist immer scheißegal, wo irgendeiner irgendwas klaut. Wenn er das gut umsetzt oder kopiert, dann kann er das von mir aus in großen Mengen kopieren, dann ist das okay. Also geklaut finde ich gerade beim Cachen eigentlich, manche sagen dann, ja, da muss ich mal den Owner fragen, ob ich es abkopieren darf. Also ich habe einen Mystery, der nennt sich Codenetz, da geht es einfach darum, um das Rätsel selber, die Dose ist nichts Besonderes. Der ist auch geklaut. Ich habe den Owner angeschrieben, weil ich war der Erste, der seinen Cache da gelöst hat, der fand das okay. Dann habe ich den gemacht und mittlerweile existieren in Deutschland mehrere Codenetze, alle nach demselben Prinzip. Mhm. Warum nicht? Die Idee ist genial. Es ist halt kein Sudoku, ist mal was anderes. Und so sehe ich das auch. Wenn einer einen Cache irgendwo hinlegen will, dann ist es okay. Aber wenn er, was weiß ich, einen Baumstrom drumherum wickelt oder noch irgendwie, sage ich mal, so einen Messpunkt nimmt, dann ist das für mich ein i-Tipp für ihn. Dann hat er sich vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Genau. Und selbst wenn es eine reine Kopie wäre, egal, wenn er gut ist, ist er gut. Also das mit ihm ohne Anschreiben, das würde ich, glaube ich, auch machen. Ja, einfach aus Höflichkeit schon. Mhm. Ich würde mich jetzt auch wundern, wenn wirklich mal ohne was dagegen hätte. Ja, meistens helfen sie noch. Also. Ja, oder sind die auch stolz. Ich meine, es ist ja eine größere Ehrenbezahlung, kannst du fast nicht abgeben, als zu sagen, ey, ich möchte einen Cash kopieren. Ich meine, das ist ja schon Lob an sich. Also nee, sich auch so. Also anschreiben, ja, das würde ich auch machen. Ob ich da jetzt unbedingt im Listing auch noch groß darauf hinweise. Ja, ist mir aber auch egal. Gemacht, Solange der kopiert wird, ist das okay. Ja. Liest du denn alle Cache-Listing durch, bevor du losziehst? Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Meistens nicht. Bei Multis auch nicht? Doch, bei Multis schon. Also ich bin bei Nacht-Caches verlasse ich mich da oft auf mein Team. Ja, das kenne ich. Ja, so nach dem Motto, was, Doppelreflektor heißt jetzt was und roter Reflektor heißt wie. Meistens ist das aber auch so, ich komme dann Freitag spätabends oder Freitag so reingerauscht und dann ist Freitag immer eine ganz gute Zeit, um nochmal einen Nacht-Cache zu machen. Ja, klar, und wenn ich das Ding nicht selber ausgewählt habe, sondern jemand anders es auswählt, dann verlasse ich mich da schon drauf. Mhm. Dann habe ich zwar das Listing dabei und lese das dann im Feld, wie man das so schön sagt. Oh, im Feld, im Tarnanzug, ich bin ja totaler Earthcache-Fan, also ich mag Earthcaches ohne Ende. Ah. Und da muss ich mir tatsächlich immer das Listing ausdrucken, weil auf meinem Oregon, wenn du das nach oben scrollst, kannst ja ein Kind kriegen zwischenzeitlich. Ja? Wenn du dann noch drei Bilder eingebaut hast. Oh. Ah, ja, okay, okay. Da ist das Montana gar nicht schlecht für. Das Montana merkt sich auch, wo es war. Das ist sehr angenehm. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Und dann hatten wir ja, und da bin ich eigentlich bei Earthcache, bin ich eigentlich fast nie enttäuscht worden. Außer, naja, wir hatten so bei unserer 24-Stunden-Tour so ein Thema dabei. Das hatte ich, glaube ich, gelesen irgendwie, dass da die Begeisterung sich in engen Grenzen geht. Also ich glaube, also man konnte da nicht parken. Der Weg existiert, also du durftest nicht parken, wir waren ja mit dem Auto unterwegs, das war ja aber an so einer Straße. Der Weg, der da hinführte, existierte auch nicht, sondern das hat so ein Traktor einfach mal reingefahren. Und dann stand da so historischer Punkt. Und dann dachte ich, na, das wird der Cache sein. Aber nein, dann ging es noch ein bisschen tiefer rein. Ja, und dann ja, war da einfach ein Schild, was dir gesagt hat, hier ist, ich will den Cache jetzt nicht nennen, hier ist die Erde, so und so. Und das war's. Ja, super. Aber, ja, solche, okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich stand schon an den Niagara-Fällen, das war tausendmal geil. Also ich finde es auch ganz gut, dass sie das ein bisschen schwieriger gemacht haben mit den Earth-Caches, weil hier war auch eine, hier ganz in der Nähe, weiß ich, vielleicht hast du ihn ja auch gemalt, du kommst ja nun nicht so weit weg, hier in Novelgönne, irgendeine Wiese war da früher, da stand sie echt am Feld und da stand da drin, hier war früher eine Wiese sowieso. Also aber da war gar nichts, da war wirklich ein abgemähtes Feld. Okay. Und da muss es dann 3-4 Fragen, die auch relativ einfach. Also da wollte nur einer unbedingt einen Earth Cache gelegt haben, glaube ich. Ja, damals war das ja auch so, und damit du deine Nadel oder deinen Pin da bekommst. Genau, also, genau. Das habe ich auch nicht. Hier ist mein Dinosaurier ins Loch gefallen. Siehst du, du bist ein Ignorant. Das war geologisches Weltwunder, schreibt Bullen her gerade. Michael, ich habe dein Gesicht gesehen, als du da standest. Ja, aber und ich habe noch das Foto, also halt dich zurück. Michael ist Beamter, der muss immer ein bisschen höflich sein. Ja, er weiß aber auch, welches Foto ich noch habe. Er darf eigentlich gar nichts sagen. Ja. Wo war ich denn nochmal? Im Osten. Irgendwo, wenn du von Berlin Richtung Polen fährst, da diese Autobahn raus, das ist auch interessant. Da liegt so eine Hundenburg oder irgend sowas. Oder so eine slawische Burg, total interessant. Und das finde ich dann auch wieder schade, wenn da halt einfach nur ein Mikro liegt. Magnetisch am Schild. Oh ja, gut, wenn die Location interessant ist. Ja, aber ja, schöner wäre es, wenn da so ein Multi durchführt oder irgendwie sowas. Oder irgendwann der noch was dazu sagt. Also. Ja, aber das ist tatsächlich so, dass du durch Geocaching, ich sag's ja immer, manchmal tatsächlich. Ja, siebenfache Faltung. Orte kennenlernst, die dich überraschen. Ja, wo du vor allem nie hingekommen wärst sonst, ja. Oder Orte kennenlernst, Micha, wo du merkst, als Flachland-Tiroler, dass 200 Meter Luftlinie im Gebirge sehr weit sein können. Das war jetzt ein Insider. Oh, jetzt kommen auch noch Tipps für Flensburg rein. Ja, das kommt alles in die Shownotes, die können wir nicht auch noch alle besprechen. Oh, genau, hier Massentipps durch. Ich vergesse eigentlich zu essen jetzt. Ja, die schmecken lecker, die Chips. Ne? Also irgendwie gar nicht so wie übliche Chips, sondern so irgendwie, kann man gar nicht beschreiben. Ich traue mich ja gar nicht, eine Schokocoin aufzumachen. Die sind gut. Ja, ich traue mich nicht, die Chips zu essen. Du musst jetzt gleich mal weitergehen, damit ich auch mal Chips essen kann. Also Jungs, wenn ihr mal glaubt, Marco redet so wenig, der sitzt da an seinem Notebook und redet auch wenig, da kann ich auch nichts für. Los, mach mal, ich will jetzt mal Chips essen. Ja. Was ist denn eigentlich das hier? Das sind kleine Präsente. Das war für unsere letzten Gäste. da die Gäste nicht gekommen sind, darfst du das jetzt essen. Ist das Schoko? Oder ist es... Das hat der Heike bei uns hingelegt. Und Snickers, glaube ich. Achso. Nicht, dass da jetzt eine Mohrrübe drin ist, die 2 Wochen oder. Nee. Ein Thema hatten wir so halb. Du hattest ja schon gesagt, dass du Caches einfach nicht mehr lockst, wenn sie dir nicht gefallen haben. Wie ist es andersrum, wenn jetzt einer deiner Caches kritisiert wird? Oh, dann könnte ich jedes Mal ausrasten. Nein. Also. Es kommt Gott sei Dank sehr wenig vor. Und meistens hatte ich immer konstruktive Kritik. Also tatsächlich, dass einer gesagt hat, Mensch, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, warum hast du das nicht so gemacht? Und dann bin ich tatsächlich jemand, der dann immer in den Kontakt geht und sagt, ich habe das nicht so gemacht, weil da und da. Oder das ist eine gute Idee, ich habe auch schon mal einen Cache verändert, weil mir einer gesagt hat, ich würde es einfach so machen, hält länger. Durchaus. Ja. Ich muss gerade lachen, weil Dirk schreibt gerade Crunch, Crunch, Crunch. Ja, ich versuche ja schon, vom Mikro wegzugehen. Die Chips sind wirklich perfekt. Wobei ich locke, ja, tatsächlich ist es so, Caches, die mir nicht gefallen haben. Also Caches, wo ich von generell, von vornherein sage, die Location ist so vermüllt, dass ich gar nicht weiter suchen will. Mhm. Also dann gehe ich auch so. Also es gibt natürlich auch Caches, die ich mache, wo ich dann sage, na, ja, so ein Power Trail, sage ich dann teilweise hier. Wir haben ja jetzt hier einen neuen Power Trail. Oh ja, habe ich schon auch gemacht. Ich auch. Ist ganz praktisch so mit dem Kinderwagen, der geht nämlich direkt bei uns vorbei. Ah. Über die Sinnhaftigkeit muss man sich natürlich fragen, ist ganz klar. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Ich weiß gar nicht, ob man den einen Tag mit dem Fahrrad fahren kann. Ja, sollte, glaube ich, gehen. Das sind, glaube ich, 32 Kilometer. Oder so. Ich habe 20 Stück davon gemacht. Also, ich muss mal nicht daran so hören, egal. Ich habe da irgendwie 20 Stück von gemacht. Ehrlich gesagt, rein aus statistischen Zwecken. Ich habe da noch abgebrochen. Erstmal ging es mir sehr mal auf den Sack. Und dann kam da auch noch anderer. Und Freitag morgens um 9 schon. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr, obwohl der Typ ganz nett war. Aber ich cache halt gerne alleine. Mir ging es um die Nordseetaufe. Da will ich die Schnapszahl haben. Und deswegen habe ich da nochmal 20 Stück, glaube ich, von gemacht. Aber ich finde ihn okay. Also es ist jetzt halt ein Powertrail. Ja, ich mag ihn nicht kritisieren. Also er zeigt nichts Besonderes. Aber ich finde es immer schon schade, wenn im Listing steht, aus Gründen des Naturschutzes haben wir darauf verzichtet, die Dosen speziell zu verstecken. Und dann liegt da eine Filmdose im Graben. Und du weißt ganz genau, wenn es regnet, ist sie weg. Ich habe jetzt zwar Chips im Mund, aber ne, Filmdosen sind immer noch nicht wasserdicht. Außer in der Schweiz, haben wir gelernt. Ja. Das waren aber keine Schweizer Dosen. Schweizer Filmdosen. Ja, also es war tatsächlich so. Bei der einen waren wir, ich glaube, die vierten, die drinnen standen, Logbuch schon feucht. Mhm. Welche Beständigkeit hat das dann? Ja, man sah auch schon die Spuren dahin. Die konnte man auch schon erkennen. Mhm. Sehe ich übrigens nicht sofort. Ein halbwegs vernünftiger Cache-Multi muss nicht regelwidrig sein. Wo ich das gerade lese, Foldi hat geschrieben. Aber im Prinzip ist es ja so, eigentlich ist jeder halbwegs vernünftige Cache-Multi irgendwie geil. Nee, warum das denn? Muss nicht. Ich habe jetzt gerade einen mal als Beispiel, der ist hier auch bei uns in der Nähe. Ich nenne mal den GC-Code gar nicht. Aber da hat zum Beispiel einer, da muss man einen 9-Volt-Block mitbringen, was ich eigentlich nicht so schön finde. Mhm. Aber der hat 4 Stationen. Das ist, ja, da spoilere ich jetzt nicht zu viel. Wer den macht, für sieht das eh. Das sind Vogelhäuschen. Oh Gott, und hat er etwa Vogelhäuschen an die Bäume genagelt? Nein, geklebt. Geklebt. Mit Spucke rangeklebt. Und dann hat er, also ganz verschiedene Lösungen musst du da drin machen. Ne? Also steht auch drin, du musst ein Handy mitnehmen. So, jeder, der jetzt ein bisschen länger dabei ist, weiß, okay, da wird mit Infrarot gearbeitet, das siehst du nur im Handy-Display. Weil steht auch bei, es reicht ein ganz einfaches Handy, aber es muss halt eine Kamera haben. Ja, dann weiß man, okay. Mhm. Oder das andere ist, also alles so lösen oder so mit Schaltern, du musst bestimmte Stellung, du musst einfach rausfinden, welche Stellung die Lampe anmacht und so. Also echt coole Idee. Und da ist mit Sicherheit nichts regelwidrig. Befestigung am Baum habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt. Ich habe auch letzte Nähe Stade eingemacht. Und da war tatsächlich das Ding am Baum befestigt. Weißt du, ich glaube, es war genagelt. Ich weiß es nicht mal. Wie ein Vogelhäuschen normalerweise auch vom Nabu genagelt ja, wird. Ja, genau. Und ich mache das Ding mit Aluminiumnägel. Ja, das war mit Sicherheit nicht. Ich mache das Ding auf und da drinnen war ein Bild von einer Katze. Ja. Und darunter stand denen geht's gut oder so. Fand ich einfach einen geilen Gag. Ja. Habe ich das fotografiert und getwittert. Und die erste Antwort, die kam, war, was ist daran witzig, hat einer ein Vogelhäuschen an den Baum genagelt. Boah, da war ich. Ich habe auch etwas überzogene Antwort vielleicht gegeben, aber ich war auch echt, dachte, scheiße, jetzt willst du mal was Nettes machen, damit die Leute was, und dann wird da auch da noch rumgekritzelt. Also sorry, aber 5 Minuten Internetnutzung verbrauchen mehr Ressourcen als dieser Kacknagel in diesem Riesenbaum da. Vielleicht kommt das auch, weil ich vom Dorf komme. Da wir haben früher als Kinder da Baumhäuser einen Baum gehabt, der meint, sie waren geklebt und der Baum hat trotzdem überlebt. Ja. Ich fange an, mich aufzuregen, das soll ich mal. Ja, da siehst du wieder, wie wir Geocacher sind. Wir suchen dann irgendwo was und dann lassen wir uns ewig über diese Themen aus, gerade in Foren, was ich nicht alles gelesen habe, was es für Nägel gibt, wie man die nägeln muss, welche Bäume, den Baum bitte nur an dem Ast. Der Chat ist großartig. Oder Kupfer, oder? Ich finde so, Kupfer muss da mal rein. Ich finde zwei Sachen besonders gut. Die erste ist, Vogelhäuser aus dem Baum herausschnitzen. Ökologisch wertvoll. Ach, herrlich, oder was war da zweite? Das ist die Chuck Norris Variante. Ja, hier, gutes Teser. Gutes Teser, zieh die Baumrinde ab. Scheiße. Also ja, mit dem Humor sollte man diese Themen angehen, das ist der einzig richtige Weg. Ja, das ist wirklich, man kann, also wirklich, das mache ich manchmal so auf dem, lege ich mir das grüne Forum durch und einfach nur so zum Lachen, weil dann geht es ja auch tatsächlich so, nagel ein Vogelhaus nicht an den Hauptbaustamm, sondern nur an den Seitenarm. Ja. Dann kommen fünf Dings, wie du den Seitenarm erkennst und dass ein Seitenarm, der nach unten gebogen ist, eher geeignet ist als ein Seitenarm nach oben. Fantastisch. Hey, also ich bin sehr zufrieden, bei uns im Dorf ist jetzt auch ein Frischling, also 58 Funde, muss man sagen, ist ein Frischling. Ja, klar. Und der hat zwei Multis gelegt, die ich beide für nicht regel, also die sind regelkonform und die sind richtig gut. Also ich fand das toll, dass sich auch jemand, der neu dabei ist, sich Gedanken drüber macht, einen schönen Multi bastelt, mal nicht ein Tradi. Hm. Sauber, also es geht auch anders. Selten genug, ja. Ja, ja. Oh, nimm doch Holzding. Wir werden wieder böse Stimmen in die Kommentare kriegen, weil das jetzt alles so ins Lächerliche ziehen. Da schreibt mir schon wieder einer mit Y. Raus! Na gut, gehen wir zum Ernst der Sache weiter. Wo sind wir denn überhaupt? T5 hatten wir doch auch schon. Den Verein hatten wir eigentlich auch schon. Numismatiker? Genau, ist eigentlich schon fast das Letzte. Nein. Nur wenn Schokolade drin ist. Nur wenn Schokolade drin ist. Also hier lagen mal 25, jetzt muss ich mal durchzählen, sind es noch 4. Hast du aber eine Coin immerhin, also eine echte Coin. Hast du die alle discovered nebenbei? Wo? Panik macht sie gerade. Nummer habe ich nicht gekriegt. Leider. Warte mal, ich muss mal kurz das einmal. Also glaub mir, dieses Schränkchen ist noch voll mit, ich habe noch etliche davon. Ich finde, das ist mir letztens erst aufgefallen, als ich auf dem Event war, habe ich immer gedacht, also ein ganz normales Event, kein Mega-Event, das war... wo war das denn? Lüneburg wahrscheinlich wieder. Wie die Leute, da rannten die Leute alle über den Parkplatz, so an den Autos vorbei. Dachte ich, was machen die da? Discovern. Ja, das kennst du ja eigentlich nur, wenn du in Polen stehst, mit einem hochwertigen Wagen und die Leute laufen vorbei, gucken da mal eben rein. Ja, discovern. Mhm. Also tatsächlich so, hier, esst mal schnell das Schnitzel, ich gehe mal raus, discovern. Ja, das hätte man in Leipzig erleben müssen, ehrlich. Also Leipzig hat mir toll gefallen. Und dann waren wir ja mit den Schlemmerkescher halt essen, wie man das so muss. Dann würde ich auch so passen, wenn ich das nicht getan hätte. Und dann kommen wir zurück, fahren am Parkplatz und der hat das Auto noch nicht aus. Da stehen schon drei Mann hinterm Auto, fotografieren das Icon. Und glaub mir, in Leipzig waren riesige Parkplätze. Es war irgendwie 35 Grad im Schatten. Und es liefen Horden über diese Parkplätze. Ich hatte mir schon überlegt, echt mir auch so einen Aufkleber drauf zu machen mit einer Nummer, die es gar nicht gibt. Da hätte ich sie, glaube ich, alle mit aus. Da hätte ich die ersten umgebracht, wenn sie es beim dritten Mal eintippen, immer noch nicht gefunden hätten. Also es war wirklich absurd. Es soll ja gerne discovern, aber das sah einfach... Also ich gönne das und wenn einer das sammelt, warum denn nicht? Ist genauso, ob ich nun Power Trail mache oder ob ich Discover Trail mache, was auch immer. Aber es sah so absurd lächerlich aus, weil dieser ganze Parkplatz... so Horden von Menschen an diesen Autos langlaufen. Ja. Jeder, der das von außen gesehen hat, muss gedacht haben, sind nur Bekloppte auf der Veranstaltung. Ist es tatsächlich so, du fährst dein Auto hin, parkst das, dann kommt so ein Typ angelaufen und dachte ich, jetzt musst du hier Parkgebühr zahlen, hängt dich schon mal das Portemonnaie, der rannte dann ums Auto, jetzt haben wir da nichts dran. Ja, dann kam der Nächste. Einen kleinen Kratzer reingezogen, du hast doch nicht mal. War auch nichts mehr dran da. Also, liebe Nummer Smartiker, die Scheibe graviert. Als regelmäßiger geocaching.com-Blogleser weiß ich ja, dass ihr keine Chance habt, weil irgend so einer aus Amiland hinter, was weiß ich, Ottawa ist jetzt nicht, ist jetzt aber nicht Amiland, was weiß ich, wo der herkommt, hat 50.000 Trackables. Demnächst discovered oder bewegt. Also in dem Text schreiben sie bewegt. Ich denke mal, davon hat er auch discovered. Ich hoffe, ich breche jetzt keine Herzen. Doch. Dann komme ich ja nie mehr ran. Ich befürchte schon. Ich glaube, ich habe... Doch, oh ja, ich habe einmal discovered. Ungern, aber ich habe es getan, weil nach der Nordseetaufe hatte der Teufel irgendeine Coin oder irgendwas hat er den drei Veranstaltern da geschenkt. Und da hatte er gebeten, dass alle, die da waren, das Ding discovern, damit die was für sich als Erinnerung haben. Das habe ich tatsächlich mal gemacht und ansonsten nicht eine. Ich weiß immer nicht, wozu. Oh, wenn sie mir gefällt, schreibe ich mir das durchaus auf. Aber das ist was anderes, als um Autos zu gehen und irgendwas abzufotografieren. Macht ja auch Arbeit. Obwohl, ja, aber so, was machst du denn mit der Nummer? Also ich guck mir die an, ich nehme die auch alle mit, wenn ich welche sehe. Und ich transportiere die gerne, das macht mir auch Spaß. Ja, ja. Aber was hast du von der Nummer denn dann? Ja, dann habe ich diesen tollen Coin, der sich immer nur im Album von Elli Pirelli befindet, auch mal live in der Hand gehabt und gesehen. Okay, wenn ich den gesehen, ja, aber dann brauche ich das ja nicht. Ja, ja, dann machst du ihn als gesehen. Ja, nee, mach ich tatsächlich nicht, gebe ich zu. Das, wenn ich ihn nicht transportiert habe, dann ist mir das... Du kannst ihn natürlich auch heimlich rausnehmen und einfach mal transportieren. Ich transportiere ihn auch schon, ehrlich gesagt, nicht mehr, weil das Problem ist ja, wenn du ihn nicht innerhalb von 7 Sekunden wieder eingeloggt hast, dann wird er gegrabbt. Also es ist ja absurd, was da teilweise läuft. Dann drehst du den Spieß um und grabst zurück. Ja. Und dann hat der andere wieder ein Problem, weil er das Ding ja schon längst abgelegt hat. Ja, und dann hat der ohne ein Problem, weil seine Coin... Das hatte ich tatsächlich mal. Eine Coin von mir war... Die war 2 Jahre verschollen. Auch noch bei einem Spanier mit 6.000 Pfunden, schon ewig dabei. Und plötzlich bewegt sie sich wieder. Oh, da kann ich nicht toppen. Ich habe 3 Jahre. Im Rucksack gefunden. Ja, weiß ich nicht. Auto sauber gemacht unter McDonald's-Tüten. Ich habe sogar meinen jährlich angeschrieben und habe einmal pro Jahr erfahren, dass das bald wieder reinlegen will, Amerikaner. Und im dritten Jahr hat er es plötzlich irgendwo hingelegt. Hat er keinen Bock mehr gehabt. Ich, die Mail. Keine Ahnung, nach 3 Jahren wirklich. Also ist das Ding wieder, jetzt läuft es wieder. Und ich hatte mal, ich glaube, das war ein TB, den hat einer mitgenommen irgendwo nach Bolivien in den Dschungel. So ein Cash, der alle 4 Jahre gefunden wird. Powertrail. Und ich dachte, ach du Scheiße, hoffentlich legt er die nicht ab, lockt die ein. Hat sie dann aber tatsächlich wieder mitgenommen. Aber ich dachte schon, also wirklich im Dschungel. Also der hat dann gesagt, er hat eine kleine Bootstour gemacht von 3 Stunden mit so einem Teil da rein. Dann mitten nochmal eine halbe Stunde durch, ja, einen Papa. Weg konnte ich nicht erkennen, der hat da viel fotografiert. Ja, und dann war der Cash tatsächlich noch da. Das sind so ja, wer soll den auch muggeln? Ja. Aber es ist schon cool, wenn du dir so den Weg machst. Ne? Das ist schon ein gutes Stück. Amis sind ja so ein bisschen verrückt da. Also. Ja, aber es ist ja hier auch. Also am Anfang war jetzt so, wo ich damals Nothing But Stones gemacht habe, war das noch was Besonderes. Jetzt ist das eher so ein Wochenendausflug für viele. Die fliegen da hoch und gehen dann kurz nach vorne. Mhm. Also hier artet das ja auch langsam aus. Also ich selber habe ja jetzt auch so ein paar von diesen Extremen gemacht. Mhm. Und hab da gar keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist mal schön, das gemacht zu haben, ist auch mal sich selbst überwunden zu haben. Aber eigentlich hat mir das auch nicht viel weiter geholfen. Also, okay. war ein tolles Erlebnis mit Heike da jetzt Nothing But Stones zu laufen, das möchte ich auch nicht missen. Wir werden sicherlich auch nochmal sowas machen. Aber jetzt zum Beispiel diesen Versuch, in diesem Jahr da in Schweden diesen 100-Kilometer-Teil da zu machen, wo sich dann vor Ort rausstellt, dass er mindestens 10 Tage statt 5 dauert. Da sage ich dann, Zoll, da ist meine Grenze erreicht, da habe ich auch gar keine Lust mehr zu. Selbst wenn ich es schaffen würde, 10 Tage im Zelt für den Cash, nö. Okay, also meine Grenze ist schon bei manchen Cosmic Bobs erreicht. Aber weil ich mich auch grundsätzlich bei allen Cosmic Bobs Caches, die ich gemacht habe, außer jetzt mal irgendein, hat er überhaupt einen einfachen? Ja, irgendwo, mich immer verletzt habe. Das ist aber ein gutes Stück. Ja, das ist in diesen Binnendünen, nennt man das jetzt so, bei Geesthach. Mhm. Die erste und die zweite sind ja beide nicht mehr existent. Ja. Ja, beim ersten Mal habe ich mir leider schön auf den Knöchel gelegt und dann hatte ich noch 7 Stationen. Super. Ja, und beim zweiten, da habe ich ja Bullenherde und Bullen Mona bei ihrem 3000, glaube ich, begleitet und habe vorher beim Fallschirmspringen mir den Zeh angestoßen. Das ist natürlich auch cool, wenn du dann 40 Stationen Multi abläufst. Ja, das kann ich. Ich sage das immer. Also in Wirklichkeit bin ich nachts zum Kühlschrank gegangen und habe meinen C an der Türecke gestoßen. Das kannst du aber nicht bringen, also musst du sagen, Fallschirmspringen. Ja, und die hört sich auch besser an. Ja. Oder du nennst den Cash-Namen hier, ich sehe das gerade, Bullenherde schreibt das gerade, Antikythera. Das muss ich mal auswendig lernen, bis ich den mal aussprechen konnte. Aus welcher Höhe bist du denn gesprungen? 38 Kilometer. Und ich habe übertreten. Mit der Schokokeule in der Hand, aber nicht mit Red Bull. Das müssen wir übrigens nachher piepen, weil ich möchte schon, dass das bleibt. Ich bin falsch umgesprungen. Ja, also dann irgendwie so live kann man sowieso extrem gut piepen. Also. Ja, in der Konserve machst du einfach Dauerbrummton. Die Konserve ist auch gerade, also wir haben da gar kein Problem mit, weil wir gar keine Konserve haben. Weil er gerade sagt, dass die Karte voll ist. Cool. Ja klar, weil wir auf 4 Kanälen laufen. Mal 2 Stunden 15, die Karte ist voll. Ich muss mal eine größere Karte kaufen. Also was ab jetzt kommt, haben wir nicht mal über Konserve. Das heißt, diesmal muss ich die Konserve tatsächlich von 1000 Mics nehmen. Da ist die Qualität immer nicht ganz so gut, aber anders geht's nicht. Wenn man eine 5 Megabyte Karte da reinlegt. Nee, da ist glaube ich 8 Gigabyte drauf oder so. Die ist gar nicht so klein. Ich wusste auch gar nicht, ehrlich gesagt, dass die voll wird. Das ist mir neu. Das hat er noch nie gehabt. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Jetzt 8 GB vollgequasselt? Ach Quatsch. Ich muss mal gucken, wie groß sie ist. 4 oder 8 GB? Ich weiß nicht genau. Kann auch 4 sein. Ja, wir nehmen haben 4 Mikros auf. 4? Ja, und HDTV, ja. Ja. 3 haben wir hier und eine geht auf dem PC. Oder das ist mein tiefes Brummen. Ja, das ist der Chat. Der Chat, genau. Der Chat ist schuld. Also wenn ihr heute oder wenn ihr diesmal eine Konserve ohne Vorlauf und danach noch ein paar Minuten bekommt, das liegt daran, dass die Karte tatsächlich voll ist. Ich muss mal eine größere Karte kaufen. Ja, wir haben noch nie so lang gemacht, fällt mir auch gerade auf. Was? Ja, wir sind jetzt bei 2 Stunden 15. Das ist tatsächlich, wenn wir einen Gast haben, Rekord. Und die Sprechstunde mache ich immer nur auf 2 Kanälen. Da komme ich dann auf 4 Stunden, ja. Ja gut, der Gast kommt aus Leipzig, damit sagen wir immer, hä? Ja. Klar. Das ist ja ein Ding. Ich wusste in der Tat nicht, ob ich es schaffe, aber die Autobahn war frei. Achso, ich dachte, du meinst jetzt die Dose voll zu kriegen hier. Die Dose voll zu kriegen. Also ein zweites Mal hätte man uns das wirklich krumm genommen, wenn wir wieder ohne Gast hier sitzen und Blödsinn erzählen. Ich denke auch. Wir hätten einen Telefonchat gemacht. Na gut, Feuerwalze schreibt das auch. Tracer ist etwas langsamer, da dauert das halt länger. Also Feuerwalze, den muss ich auch mal wieder entfolgen. Du lernst es ja nicht. Nee, also tut mir leid, also wenn die Dosenhörer, wenn es die Qualität diesmal nicht ganz so gut, obwohl das ist meistens auch okay, was da auf 1000 Mics läuft, aber wenn es halt nicht ganz so gut ist, ich habe diesmal tatsächlich keine echte Aufnahme, sondern nur die ja, von 1000 Mics. Da müssen wir diesmal mit leben. Ich werde mal eine neue größere Karte besorgen. Ist uns noch nie passiert bis jetzt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Ding jemals verläuft. Das ist unglaublich. Ja, verwiebst, das passiert doch. Ja, haben wir noch Themen? Erzählt mal was, ich will jetzt mal den restlichen Tatsächlich Chips ist der Dialekt essen. Da so. Ich glaube, wir kommen auch zum Ende. Guck mal, unser Chat ist auch schon nur noch auf einer Seite. Das heißt also auch unsere Zuhörer, Anfänger, ja, danke auch. Unsere ganzen Chatter verlassen uns auch schon. Die sind alle müde und schlafen uns weg. Eingeschlafen, war so langweilig. 6, 9, wie viel sind da noch? 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29. Ja, ich glaube, wir können dann auch langsam zum Ende kommen nach 2,5 Stunden. Wir müssen auch endlich mal die Chips killen und können das eigentlich immer im Mikro machen. Die schmecken so geil, die Dinger. Also ich muss echt sagen, da esse ich viel weniger von als von diesem Ungarischen, aber die schmecken besser. Die haben mehr so... Die sind ja auch handgeschöpft, oder was stand drauf? Hand. Ja, irgendwie. Wir machen jetzt zum Abschluss, lese ich einfach noch mal die Beschriftung der Tüte vor. Oder haben wir jetzt noch was, was wir dringend erzählen müssen? Hast du noch was mitgebracht, was du erzählen musst? Ich müsste natürlich meine... Hallo Maus, ich grüße dich. Ich habe mal eben meine Frau gegrüßt. Ich hoffe, sie hört noch zu. Die hört zu? Ich weiß nicht, ich hoffe. Lacht sich wahrscheinlich. Ist sie auch. Kaputt. Komm Frau, oute dich mal hier im Chat. Ja, im Chat wird sie nicht sein. Echt nicht? Ja, deine Mutter ist es. Ach so. Ja, meine Frau hat sich tatsächlich irgendwann mal bei mir gemeldet über den Chat, während sie oben saß an ihrem Notebook und das unter dem Buddy. Das war dann ziemlich schizophren, sich hier mit sich selbst zu unterhalten. Essen ist fertig, hä? Ja, genau, sowas in der Art. Oh, wir müssen noch. Ich sehe gerade, Andi W. ist noch nicht fertig mit Bügeln. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man echt uns über 2 Stunden zuhört. Wie man uns überhaupt zuhören kann, ist schon eine Sache, aber dass man uns über 2 Stunden zuhört. Das ist eigentlich ganz einfach. Das machen viele Leute, die ziehen sich das auf ihre SD-Karte und dann ins Auto. Also ich bei langen Touren. Ja, das sehe ich ein. Ja. Aber noch nicht live. Das müssen so gigantische SD-Karten sein. Ja. Ja, jetzt bin ich schon voll. Na, MP3 ist ja nicht so groß. Wir nehmen ja als Waff auf. Ja, hier, komm du mir nach Hause. Ja. Ja, ich bleib heute hier. Die Chips schmecken so gut. Ja, hier auf dem Sofa kannst du schlafen, das geht. Hier unten störst du keinen. Ja, achso, ich wollte mal vorlesen, was da für Chips sind, damit ihr auch wisst, was wir gegessen haben. Danke nochmal dem edlen Spender. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wer es war. Ist das jetzt Werbung? Keine Ahnung. Findet man auch auf meinem Wunschzettel. Aber im Moment brauchen wir nichts. Also schickt uns jetzt bloß nichts, weil die sind nur haltbar bis 5.1.13. Wenn ich jetzt noch 3 Tüten kriege, die kriegen wir nie aufgefressen. Kettle Chips. Honey Barbecue. Traditional Hand-Cooked Potato Chips. Ja, da steht bestimmt einer in Amerika am Herd und kocht die alle einzeln. Ach nee, aus England sind die. Norwich. Made in UK. Gibt es bei Amazon. Kosten weiß ich nicht. Ich fand es irre, wie viel der ausgegeben hat, um uns ein paar Tüten zu schicken. Da war der Versand, glaube ich, genauso teuer. Steht auch noch was in Deutsch drauf. Von handfrittierte Kartoffelchips mit Honig-Barbecue-Gewürz zubereitet. Siehst du, das ist der Honig, der ist so interessant. Ich glaube, die denken jetzt alle, wir nehmen Drogen, dass wir jetzt hier über Honig und so reden. Ja, haben wir noch was zu erzählen oder wollen wir uns jetzt verabschieden? Was sagt der Chat? Der Chat verlässt. Ich beschimpf meinen Chat nie, um Gottes Willen. 3,49 die Tüte. Ja, siehst du. Aber teuer, ja, stimmt. Ja, muss ich ja nicht bezahlen, also war nicht so teuer. Eure Armut kostet mich an, ja. Ja, ich glaube, jetzt wird es zu albern. Wir haben jetzt alles befragt, sonst müssen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen. Reviewer-Fragestunde wissen wir noch nicht, müssen wir jetzt mal... Das klären wir am Samstag und wir machen uns jetzt über die ganzen Süßigkeiten her. Genau. Ja, dann sagen wir tschüss. Endlich. Und tschüssi. Tschüss. Achso, jetzt muss ich. Hätte ich besser vorbereiten müssen, ne? Ich muss ja jetzt unser Outro hier. Ich muss vor allem husten. Aber erst muss ich unser Outro.